Ja, willkommen zu Waldis Brexit-Studio, dem Podcast ohne Hose. Und wir sind wieder alle mit dabei. Naja, fast alle. Jedenfalls ich, Roger, außerdem Henrik. Ahnt mal, was da geht. Henning. Deutschland. Und wie immer auch PC-Tim. Auf Wiederhören. Ja, Becker konnte heute nicht, weil sie durch ihre Bäcker-Ausbildung zu sehr beschäftigt ist, glaube ich. Ja, es ist. Oder uns nicht mehr mag. Oder? Die Flexibilität ist in der Ausbildung nicht so sehr gegeben, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch alles Neues für die Hörer, denn über Bäckers Bäcker-Ausbildung haben wir noch gar nicht gesprochen. Auf jeden Fall nicht öffentlich, da der letzte Podcast immer noch nicht veröffentlicht ist. Und ich weiß mittlerweile nicht, welcher zuerst kommt. Diese oder der letzte. Oh nein, das wird ganz verwirrend dann. Ja, das wird auf jeden Fall unsere Hörer für eine Kontinuitätsherausforderung stellen. Hättest du doch nur die Wahl, welchen du als erstes veröffentlichst. Ja, das Problem mit dem letzten Podcast ist, das kann ich ja ganz kurz mal nochmal erzählen für alle. Wir haben den aufgenommen und ich habe dabei ein Bier getrunken. Und dann habe ich noch ein Bier getrunken und ich kann mich an die letzte Hälfte des Podcasts komplett nicht mehr erinnern. Und am nächsten Tag war ich richtig krank und im Bett. Das heißt, ich dachte erst, ich hätte den Alkohol nicht vertragen, aber es lag daran, dass ich während des Podcasts krank geworden bin und den Alkohol zudem nicht deswegen wahrscheinlich vertragen habe. Und deswegen hatte ich dann ein bisschen Hemmung, da wieder ranzugehen, da ich irgendwie Sorge habe, dass ich mich ganz doll für mich selber fremdschämen ist das dann ja nicht. Dass ich mich erst doll schäme, wenn ich mich wieder höre. Ja, ist halt Frage, ne? Bist du noch derselbe Mensch wie zu dieser Zeit? Oh, ja, danach bin ich dann nach Japan gefahren und war da 2 Wochen und dann war ich nochmal weg und dann war ich auch nochmal krank und deswegen ist der Podcast immer noch nicht ganz fertig. Ja, so ist das. Ich fand's auch deine All Lives Matter Kommentare ziemlich unangebracht. Oh, scheiße. Ja, also ich fand das auch nicht okay, aber da können wir jetzt den Mantel des Schweigens drüber legen, das wird ja bestimmt alles rausgeschnitten. Also wer mich bei Patreon dann unterstützt oder bei YouTube, der kriegt dann die eine Folge dann irgendwann zusammengeschnitten, nach Hause geschickt, per Post. Wie ist eigentlich bei dir mit so Wettskandalen? Hast du sowas auch am Laufen für deinen Stream? Nee, wie Skandale? Ich packe einfach ein paar Pakete aus, einfach so on air und manchmal ist da halt was Geiles drin und dann freue ich mich gebührend. Aber das ist jetzt nichts getürkt oder so. So, okay. Also bei mir können die Leute da schon vertrauen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und wenn ich ein Hörbuch gewinne, das man zum Beispiel auch bei Audible/Moralpathologie bestellen kann, dann liegt es nicht daran, dass wir irgendwie mit der Firma in einem Boot sitzen oder unter einer Decke stecken. Das ist Zufall. In dem Rettungsboot unter der Decke. Unter der Rettungsdecke. Das klingt sehr interessant. Darf ich darüber schreiben auf meinem Blog, den ich auf Squarespace hoste? Natürlich. Wusstest du übrigens, wenn du bei Squarespace/Moralpathologie deinen Blog anmeldest und dich zu einem Free Trial upsignst, dass du dann 20% von deinem Initial Sign-Up sparen kannst? Nein, das wusste ich nicht. Das ist echt cool. Aber ist das denn auch so easy to use wie bei GoDaddy oder bei 1&1 Webhosting? Oder bei Strato MyOpage? Naja, aber das Problem ist halt, dass es halt immer noch keine Lösung gibt. Ich meine, du hast deine Webseite gemacht, du hast einen Haufen Leute, die das gut finden und dann musst du denen allen Postkarten schicken. Und ich meine, wie willst du das machen? Du stehst stundenlang im Postamt und bist da diese Sachen am Start. Stamps. Was? Also ich würde das gar nicht über Postkarten machen. Ich würde mal einen Affen beauftragen bei Mailchimp. Mailchimp? Ja, und wer der Mörder ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also ich... Oder nie. Also Henrik, ich koche ja so gerne, aber ich kaufe nicht immer gern so viel Zutaten ein. Und findest du es auch mal am schlimmsten zu überlegen, was du eigentlich kochen möchtest? Und kannst du, während du überlegst, was du kochen willst, gar nicht schlafen, weil deine Matratze zu hart ist? Und das ja, das trifft alles zu. Dann habe ich gleich 2 Lösungen für dich. Welches Blue Apron und Lisa oder Casper? Es gibt jetzt. Also ich würde, wenn du eine King-Size-Mattress für nur 900 Euro kaufen möchtest, kann ich Casper nur empfehlen. Du hast 100 Tage Rückgaberecht. Ich habe aber eine California King. Was mache ich denn da? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das das, womit man über den Atlantik übersetzt? Ja, genau. Das ist das. Ja, die sind, glaube ich, in der EU gar nicht zugelassen. In England kann man die jetzt aber wieder einsetzen. Oh. Bald. Ja. Nice. Genau, das war nämlich dann auch noch, deswegen konnte ich auch mal eine Woche keinen Podcast schneiden, weil Brexit mich so fertig gemacht hat. Da war ich richtig sauer. Dass du nicht raus durftest. Vor allen Dingen wegen Elizabeth Hurley. Was hat die denn gesagt? Ach, weiß auch nicht, irgendwie so einen dummen Scheiß halt, dass sie die EU doof findet, weil sie keinen Föhn mehr benutzen kann, der genug Watt hat und die Staubsauger nicht mehr staubsaugen. Und deswegen sollte man aus der EU austreten. Aber ich glaube, das war auch in jeder Zeitung und das braucht man gar nicht mehr breit treten, dass das dumm ist. Weil jeder weiß, man kann einfach zwei Föhne benutzen. Die sollen sich mal nicht und so zwei Staubsauger anstellen. Richtig. Und ja. der Robomob, der lädt doch über USB auf. Genau. Das ist also auch gar kein Problem. Ja. Ich habe eigentlich hatte ich vor, auch dementsprechend ein kleines Quiz zu machen über EU-Mythen. Aber ich dachte, dass ich den Podcast jetzt hier geschnitten habe, ist sicherlich 2017 und dann ist das nicht mehr timely. Deswegen brauche ich das nicht machen. Ja, aber dann ist ich es ein doch bisschen gerade timely, weil dann gerade der Antrag fertig ist. Ah, wahrscheinlich schon. Aber dann nicht. Und das war aber ganz interessant, was ich da gelesen hatte. Ich wusste zum Beispiel, ich dachte bei EU, das Erste, was man ja denkt, ist immer so, ach die EU, das sind ja die bestimmt haben, dass Gurken nicht mehr krumm sein dürfen. Und selbst das ist ein Mythos. Das fand ich schon gut, weil das habe ich immer als bare Münze genommen. Und außerdem kommen die meisten EU-Mythen tatsächlich offensichtlich aus England, weil irgendwas wird so ungefähr beschlossen oder es findet mal was in Brüssel statt, was auch vielleicht gar nicht mit der EU zu tun hat und dann schreibt die Sun eine Nachricht, wo die irgendwas mit EU und Hitler in die Überschrift schreiben und dann wird das von anderen Medien wieder aufgegriffen im ganzen Europareich und daher kommen die dann zustande. Ganz cooler. Also, dieser Hoax ist jetzt gebastelt. Richtig. Bam. Damit habe ich das Thema schon komplett abgekürzt. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Gut, dann Ursprungsnamen haben wir heute keine. Die Leute wollen anscheinend keine mehr. Nee. Stimmt. Vielleicht waren. Das macht mich auch ein bisschen glücklich. Wahrscheinlich habe ich viel einfach vergessen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil die einfach denken, wir hätten aufgehört. Kann ich niemandem verdenken. Aber ich finde, wir erwischen immer gerade den Sweet Spot. Ja. Immer wenn Leute denken, wir haben komplett aufgehört, dann gibt es ja eine Folge. Und das finde ich auch irgendwie gut. Ja. Weil so Vorhersehbarkeit und Regelmäßigkeit ist ja auch irgendwie ganz langweilig. Das stimmt. Richtig. Wir sind halt, wir halten uns halt nicht an Podcast-Konventionen. Wir wollen ja auch nicht euer dreckiges Geld. Wir wollen einfach nur. Deswegen sind wir so erfolgreich. Wir wollen am besten Geld haben, das schon gewaschen ist, dass wir keine Probleme dann bekommen. Und wir haben alle ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Richtig. Das stimmt. Ja, und finden deswegen nicht so oft zusammen. Und das ist ja auch völlig legitim. Absolut. Also, das stimmt. Ja. Was wollte ich dazu noch sagen? Wir könnten jede Woche einen halbwegs guten Podcast raushauen. Wäre gar kein Problem. Aber wir warten halt immer, bis wir Qualität bieten können. Ach so. Ah, das wollte ich noch sagen. Und wir sind ja auch immer unserer Zeit voraus, denn jetzt hat Twitch endlich letzte Woche es erlaubt und das Gesetz erlassen, dass man auf Twitch streamen darf, wie man isst. Ach so. Also sich selber beim Essen streamen darf. Und das wird Becker, die jetzt leider nicht dabei ist, sicherlich freuen zu hören. Darf man auch Bong rauchen? Oder das darf man nur bei PlayStation. Aber es wird ja bald abgeschaltet. Ja, das wird ja leider abgeschaltet, genau. Aber das fand ich schon lustig, weil wir hatten das ja wirklich vor über einem Jahr, denke ich. Und dann waren jetzt die ganzen Artikel auf allen Seiten, die sich mit Twitch beschäftigen und Streaming ins Internet und waren so, was? Essen vor der Kamera? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. So ein Quatsch. Jetzt haben sie echt den Shark gejumpt und so weiter. Ja. Dabei wissen die gar nicht, was das für einen kulturellen Hintergrund hat. Wir sind ja um einiges schlauer und unsere Hörer. Stimmt, das war ja ein Thema, was wir uns selbst ausgedacht haben. Genau. Als Weiß darüber berichtet hat. Ja. Richtig. So war das. Soll ich euch noch von einer Neuigkeit berichten, die zumindest eine Neuigkeit für mich war, weil sie hat gestern mein Mind ein bisschen geblown. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, es ist ja gerade, oder es kommt ja demnächst der neue Independence Day Film raus. In den ich letzte Woche gehen wollte und dann erfahren habe, dass er noch nicht läuft. Pünktlich zum Independence Day. Richtig. Ja, wirklich. Richtig. Und vorgestern oder so lief im Fernsehen nochmal der erste Film und dann habe ich einmal reingesappt und habe das kleine Mädchen gesehen, was die Tochter des Präsidenten gespielt hat. Und dann habe ich auf IMDb geschaut, wer die Schauspielerin ist, weil mir das Gesicht etwas bekannt vorkam. Und zumindest mir war das nicht klar, dass es Anne aus Arrested Development ist. Was? Ganz komisch, dass dir das nicht aufgefallen ist. Dabei ist sie doch so eine Person, die einem ins Auge fällt und im Gedächtnis hängen bleibt. Person. Darum dreht sich ja nur ihre Rolle. Ja, und der komische Professor in Area 51 ist Data aus Star Trek. Und der ist ja eigentlich gestorben, aber ich habe gehört, der hat eine größere Rolle im neueren Film als im alten. Hä? Was? Allein deswegen möchte ich ihn unbedingt gucken. Ja, hört sich schon ganz gut an. Nee. Das Problem ist, dass ich glaube, was alle Roland Emmerich-Filme nach Independence Day auszeichnet, ist, dass die erste Hälfte relativ unterhaltsam ist, wo die ganze Zerstörung stattfindet, und dann wird es so absolut gehirnamputiert, dass man es nicht mehr ertragen kann. Zumindest war es bei mir so seit Day After Tomorrow. Ja, sie sollen mal lieber nochmal einen neuen Stargate-Film machen. Das ist die eigentliche Franchise, die noch mehr gemolken werden muss. Das ist ja wirklich, was sie danach jetzt machen werden. Also das haben die schon angekündigt. Na. Also einen richtigen Reboot. Das ist ja mein Wunsch schon erfüllt. Ja. Hauptsache James Spader ist wieder dabei. in Dick. Ja, und Robin Williams. Ah, nee, der war gar nicht im ersten Stargate. Nee, das war Kurt Russell, hast du verwechselt. Aber Kurt Russell hat dabei so getan, als wäre er eine englische Haushälterin. Darum hast du es wahrscheinlich gedacht. Ja, warum hast du nicht den Podcast geschnitten, Roger? Du warst in Hamburg, habe ich gehört. Ich war in Hamburg, ja. Ich wollte mal die andere deutsche Großstadt mir anschauen. Die mal wieder auf die Karte bringen. Nachdem jetzt die Beginner wieder dabei sind. Und ich habe mir gedacht, ey, der Ahnmar, geh mal nach Hamburg. Und habe mich in den Berlin-Linienbus, wo ich mich immer noch wundere, dass da keiner für geköpft wurde für diese Benennung, reingeschwungen. Mein Fernbus Flixbus. 3,5 Stunden. Ja, genau. Aber die heißen jetzt nur noch Mein Fernbus. Also die haben den Flixbus komplett zerstört. Die haben den geschluckt. Ja. Boah. Und bist dann mal kurz rüber gesityhoppt. Bin kurz rüber gesityhoppt, genau. Da war ich erst da an diesem Zopp, den sie da auch haben. Und da war alles voll von, sagen wir mal Ausländern. Ach, ne? Aber das waren wahrscheinlich Hamburger. Also schätze ich. Ja. Österreicher, die aus Hamburger oder Österreicher. Oder vielleicht waren es auch Leute, die zur EM fuhren. Denn später wurde noch laut gebrüllt und Busse fuhren nach Frankreich. Naja, jedenfalls bin ich dann durch die Stadt gegangen. Und dann dachte ich, ach, das ist ja hier schön, das ist ja wie in Venedig. Ich habe mir kurzzeitig gedacht, vielleicht gibt es sogar mehr Brücken in Hamburg als in Venedig. Dann hast du nachgeschaut und gesehen, nee, weit gefehlt. Habe ich nachgeschaut? Das ist natürlich nur ein Hamburg-Mythos. Einer der langweiligsten Mythen der Welt. Ja, und was viele nicht wissen, Hamburg ist 1000 Kilometer unter dem Meeresspiegel erbaut. Also man fällt da richtig in so eine Kuhle rein. Richtig. Es geht nur von Berlin aus nur bergab. Richtig, also in beide Richtungen. Es ist ganz komische Geometrie, aber... Das Stuttgart des Nordens. Richtig, also nennt man es ja. Und ja, die Hamburger sind sehr fettig, die ich da gegessen habe. Ansonsten habe ich noch so einen Bratfisch gegessen. Das ist gut. Weil es sonst nichts gab. Also es gab kein normales Essen, es gab nur Fisch. Wie, Lapskaus? Das habe ich gemacht. Bin durch die Stadt gegangen, es hat sehr viel geregnet, es war aber außerdem heiß. Das war natürlich perfekt. Also es war ungefähr wie im Dschungel, wie beim Monsun. Traumwetter. Aber muss sagen, habe mir zwei Sehenswürdigkeiten angesehen. Das erste war ein U-Boot, was es da gab. Das haben die anscheinend Russland abgekauft und dahinstellt, damit Leute nach Hamburg kommen. Und ist es auch gleichzeitig eine Bühne und wird da so das Boot gespielt von einer zweitklassigen Schauspielertruppe oder so? Ja, sehr schön. Also echt schön. Und fettes Brot. Von, ja, genau. Fettes Brot komme ich ja später noch zu. Oh. Und da kann man in so ein U-Boot rein, sich da so durchführen lassen. Das war ein Kriegs-U-Boot. Da wird gesagt, hier ist die Schleichfahrtmaschine. Dann kann man sagen, Schleichfahrt. Das kenne ich doch, dieses Wort. Ich weiß nicht genau, was es heißt. Aber vielleicht ist es was mit U-Booten zu tun hat. Ja. Es gab die gute Videospielreihe. Richtig. Mit dem Namen Schleichfahrt. Genau. Habe ich direkt meine Hardcover-Box von Schleichfahrt ausgepackt, neben Terminal Velocity und Slipstream 5000 gestellt und mich sehr gefreut, dass ich früher noch Spielerboxen kaufen konnte. Oder hieß das Silent Scope? Silent Scope, glaube ich. Oder? Ja, das habe ich gespielt. Ja. Das Boot the Game. Boot the Game. Da haben die ja bei der Wii U total die Gelegenheit ausgelassen, als sie nicht so ein Periskop-Spiel mit dem blöden Wii U Gamepad rausgebracht haben. Ja, also ich habe auch durch ein... Oder das Einzige, was spannender ist als U-Boot-Filme, sind U-Boot-Computerspiele oder Simulationen. Oder mit Kinect. Oh. Am besten in Echtzeit, wo man dann so ganz leise sein muss und 4 Monate auf engstem Raum mit anderen ungewaschenen Männern leben muss. Eigentlich sollte man das mal lapen. Also die Leute, die mich da, der Führer, der da einen geführt hat, der sah auch so aus, als würde er öfters mal lapen. Und der hat dann so erklärt halt, ja, hier, das war ein bisschen komisch, weil irgendwie wollte der einen immer so Fragen stellen. Da gab es halt so ein Mini-Info-Heft davor und er hat immer gesagt, ja, wie viele Leute haben denn hier wohl gearbeitet? Und hat dann so gewartet, bis Leute was gesagt haben. Ich so, ja, sag das doch einfach. Also, ich habe dir hier 4 € bezahlt. Also, und ich weiß es, ja, ich also, weiß es. Das war ja keine Kindertruppe oder sowas. Na, egal. Und es ist aber ist ganz interessant. Ja. Es ist halt super eng, super klein. Und das Interessanteste war, man hat halt immer nur diese kleinen runden Durchgänge von einer Ebene zur anderen. Und da muss man sich immer so oben festhalten und dann so athletisch durchschwingen, weil sonst kommt man auf der anderen Seite nicht raus. Da muss man sich quasi selber durchtorpedieren durch die Luken. Richtig, richtig. Also genau wie das dann immer cool aussieht in so Filmen, wo die dann so reingehüpft kommen durch so Löcher, so muss man sich tatsächlich fortbewegen, ob man will oder nicht. Cool. Und es war schon ganz, ganz nett. Und dann konnte man sehen, dass, dann hieß es immer, oh, hier ist alles ganz eng. Das war so der dauernde Witz, halt der Running Gag. Dann hieß es immer, hier, das ist jetzt hier der Luxus für die Offiziere. Und dann war es so ein ganz kleiner Tisch und dann musste man, na, wenn das der Luxus war, dann will ich ja nicht sehen, wie das für die einfachen Leute aussieht. Und dann wird der Holo-Schachtisch angeschmissen und dann ist das doch ganz cool. Genau. Und dann wurde halt gesagt, hier wurde manchmal bis zu 60 Grad heiß und sowas. Und da hat man gesagt, oh. Und irgendwann nach einer Stunde war man dann durch und durfte wieder raus. Aber da hat man sich schon gefreut, wieder an der frischen Luft zu sein, oder? Das stimmt. Dann hat es total angefangen zu regnen. Da war ich nur wieder ins U-Boot. Hat man auch so Witze gemacht, wer hat jetzt gefurzt? Nee, also es ist nicht geschehen. Wie ist man da aufs Klo gegangen im U-Boot? Haben die das erzählt? Da wurde mal ins Torpedorohr gesteckt. Nee, es wurde nicht erzählt. Also es gab nur eine Röhre, wo, und es gab ja irgendwie so eine normale Toilette, keine Ahnung, wie das, also die Toilette hat man gesehen. Wie das dann, da wurde ein Loch gebohrt in das Schiff und die Aktion tat ihr Bestes. Man muss halt hinten ins Boot gehen mit einem Eimer und einer Schaufel. Man durfte aber nicht zu weit rausgehen. Ja, und dann habe ich ein bisschen mich umgeguckt, was da so für Technik gab, aber man konnte nichts erkennen. Ich glaube, sie haben auch alles irgendwie entfernt schon. Aber ich konnte einmal durchs Periskop gucken, das war schön. Ja. Und dann konnte man rausgucken. Cool. Liegt das denn dann da auch unter Wasser oder liegt das komplett über Wasser? Das liegt halb im Wasser. Cool. Ja, ich frage mich, wahrscheinlich haben die ja die ganze Technik rausgenommen, damit man jetzt keine Industriespionage oder... Das stimmt. Rüstungsspionage da betreiben kann bei den Russen. Aber diese U-Boote, die da, irgendwo habe ich das letztens auch gehört, dass die jetzt noch im Betrieb sind, jetzt nicht groß anders sind und dass die immer noch total abgeschottet sind und dann da, weiß nicht, monatelang unter Wasser damit rumcruisen und nicht wirklich wissen, was über der, was über der Erde, nee, auf der Welt passiert gerade. Ja. Und haben die auch erzählt, wie die den Informationsaustausch gemacht haben in Kriegszeiten oder so? Ja, die haben halt eigentlich mehr oder weniger gar nichts dann gemacht. Die haben halt irgendwann einmal Befehle gekriegt sozusagen und dann sind die halt auf Tauchfahrt gegangen und erst wieder rausgekommen, wenn das vorbei war. Es wurde auch gesagt, dass dieses Schiff vielleicht oder wahrscheinlich in den 90ern in Amerika, an der amerikanischen Ostküste spioniert hat. Hm. Das wurde aber nicht bestätigt. Tim, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Das hat dann mich nicht interessiert. Achso, dann fandst du es einfach auch nur so langweilig wie ich. Ja, sehr schön, Roger. Schön. Ja, gut gemacht. Also ich finde das interessant. Ja. Was war ganz interessant? Es war so interessant, dass ich total sprachlos war. Ja, also ich kann es halbwegs empfehlen. Also wer sowas interessiert, der kann da mal hingehen. Ist so ein bisschen wie halt wie bei wie Alien aussieht oder wie das Boot aussieht. So ist es halt. So. Ja. Und danach. Was ich nicht empfehlen kann, ist, die Nacht durchzumachen und sich dann einen U-Boot-Film im Kino anzugucken. Ist das dann zu schläfrig, wenn es immer nur macht? Ja, das ist ganz schrecklich. Ich habe diesen U, wie heißt denn der? U571 oder so. Ja, genau. Den habe ich, als ich in Japan seinerzeit als Austauschschüler war, daran erinnere ich mich immer noch. Erstes Kinoerlebnis in Japan, dass ich den da geguckt habe, nachdem wir die Nacht durchgemacht haben. Und der Gastvater von meinem Kumpel hat mich dann eingeladen. Und das hat damals Schweinegeld gekostet, weil das noch zu D-Mark-Zeiten war. Und ich habe den ganzen Film, also das, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie immer gesagt haben, psch, psch, psch. Wir dürfen nichts sagen, sonst hört uns der Zerstörer oben und dementsprechend hat es nur Ping gemacht und ich bin eingeschlafen, mehrfach. Ja, interessant, das war, als in Japan noch D-Mark war. Genau, als noch der Yen zu D-Mark umgerechnet wurde. Das mittlerweile, also jetzt, ich bin total froh, dass ich vor 2 Monaten da war, denn ich weiß nicht, ob das mit Brexit zusammenhängt oder so, aber jetzt, der Kurs ist gerade richtig, richtig katastrophal, also schlecht habe ich das seit 10 Jahren nicht gesehen. Du warst doch vor dem Brexit da. Genau, da war es gut, da war, hat man für 1 Euro 126 Yen oder so bekommen und jetzt ist es bei 110 gerade. Also ja. Schon übel. Wahrscheinlich schon. Übel, übel. Okay, und dann bist du wohin gegangen, Roger? Dann bin ich weitergegangen durch den Regen, bis ich irgendwann bei der Hamburger Touristenfalle Nummer 1 gelandet bin, dem Miniatur-Wunderland. Ja, dann immer große Hafenrundfahrt. Vor allem hat der, also ein Typ, der hat immer Speicherstadt. Ja, genau. Mit Speicherstadt. Der hat immer, einer hat immer gesagt, große Hafenrundfahrt, aber hat dann immer das Gro ganz laut gesagt, sodass die Leute sich alle erschreckt haben und geguckt haben und dann hat er leise gesagt, zur Hafenrundfahrt. So, Gro, zur Hafenrundfahrt. Und da haben wir immer gemerkt, ich bin da 2 oder 3 Mal vorbeigegangen, weil wir so durch die Gegend gegangen sind und jedes Mal haben sich die Leute erschreckt. Naja. Und so war, ja genau, habe auch gesehen, die Elbphilharmonie ist ja anscheinend fertig. Dann habe ich gesehen von Das Wunder von Bern, das Gebäude, das ist irgendwie alles auf dem Wasser errichtet. Und von König der Löwen. Ach ja. Und ja, König der Löwen habe ich mit dem Flaggschiff der König der Löwen Flotte namens Rafiki. Das habe ich auch gesehen. Und die anderen Schiffe haben leider normale Namen von denen. Das war ein bisschen. Ich dachte, jetzt hätten vielleicht das andere Schiff heißt dann Pumba und Timon oder hier Simba oder wie auch immer. Aber die anderen hießen dann einfach nur so Gabi oder so. Ja. Da waren aber. Ach so, das Hafenrundfahrtsboote, die dann da. Ich weiß fahren, es nicht, das sind so Boote. Nee, das sind die. Die halten halt drüben bei den. Wie man es dann nennt, bei den Zelten, bei den Festzelten. Von Ach König so, der ja. Löwen und das. Und die haben halt so im König der Löwen-Design so Schiffe. Ja. Wo dann so halt so ein Löwe drauf ist. Mhm. Ach so. Ja. Und dann hast du König der Löwen geguckt. Dann habe ich König der Löwen geguckt. Das ist ja komisch. Und habe mich dann gemerkt, dass es nur eine Illusion war, weil ich in Wirklichkeit im Miniatur-Wunderland war. Und das kennt jeder, der mal vor 10 Jahren nächtens Vox geguckt hat, DCTP Spiegel TV, circa 300 Mal diese Dokumentation gesehen hat vom Miniatur-Wunderland. Ja, oder auch heute noch, immer auf NDR, alle Jahre wieder. Und das ist ja sozusagen die große Errungenschaft. Also ich denke mal, wenn später in 3000 Jahren gesagt wird Hamburg, dann wird man nicht sagen die Hanse, dann wird man sagen das Miniaturwunderland. Und ich würde sagen, in 1000 Jahren ist ganz Hamburg Miniaturwunderland, weil die dann so viel angebaut haben und geannext haben. Kann gut sein, das kann gut sein. Also ich würde sagen, die sind dann bis dahin ist das Miniaturwunderland auch aus der EU ausgetreten, weil sich das einfach nicht mehr lohnt. Also da wird die Produktion im Miniaturwunderland höher sein. Vielleicht wird doch einfach dann Hamburg einfach in Miniaturwunderland benannt. Und dann ist es eine 1:1 Nachbildung von Hamburg, aber es heißt Miniaturwunderland. Ja, aber also für alle, die es nicht kennen, das ist es wird immer gesagt, die größte Miniatureisenbahn der Welt, aber dieses Eisenbahn, also naja. Ich meine, natürlich fahren da überall Eisenbahnen durch, aber eigentlich ist der Gag, dass Miniaturen sind und dass es so ganz aufwendig ist, so Szenerien nachgestellt von so Städten und Ländern und Fantasieländern oder zum Beispiel ein Flughafen, wo so ein Flugzeug startet und dann auch wieder landet und sowas. Und es funktioniert alles ganz gut Und es ist auch wirklich sehr gut gemacht, interessant. Sie haben sehr viel Zeug da. Und es fahren halt immer kleine Züge da durch. Dann kann man da gucken. Und es ist, also das ist diese, die familienfreundlichste Attraktion der Welt, glaube ich. Weil die machen das extra so, wenn du reinkommst und hast dir keine Karte vorbestellt, dann hast du in so einen Warteraum. Und in dem Warteraum gibt es gratis Cola und Bonbons. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja noch besser als bei Ikea, wo man gratis Pippi Langstrumpf gucken kann. Also, oh nein. Das ist wirklich kaum zu fassen. Und so eine Currywurst für 3 € oder sowas. Also da muss man sagen, da haben sich die Brüder Wunderland... Braun. Ja, stimmt, Braun. die Brüder Braun und Vater Braun, das ist eigentlich auch interessant, die haben da so ihre Bücher auslegen vom Miniatur Wunderland. Und der Vater ist auch so ein im Selbstverlag herauskommender Typ, der immer über irgendwelches Zeug schreibt. Und das heißt, die haben dann da diese relativ normalen Bildbände vom Miniatur Wunderland und halt so ein bisschen crazier Literatur, die der Vater geschrieben hat. Die kann man dann da kaufen oder halt schon mal durchlesen werden. Man wartet auf seine Karte. Ja, und wenn die Zeit dann soweit ist, ich hatte natürlich vorbestellt, aber erst ab 17 Uhr. Ich ging um 16.55 Uhr an die Kasse und sagte, ich habe um 17 Uhr bestellt. Und dann hieß es, dann müssen Sie jetzt noch 5 Minuten warten. Und dann musste ich nochmal 5 Minuten warten. Und dann konnte ich den PIN eingeben, 10% Rabatt gekriegt. Ne? Also das ist mein Tipp für euch, meldet euch da an, kriegt ihr 10% Rabatt. Und was, mit welchem Passwort denn? Mit dem Passwort, was du in der E-Mail kriegst. Moralpathologie? Mit dem Passwort. Mit dem Passwort des American Life. Ja, also alle, die da arbeiten, sind ja Computer-Nerds. Das stimmt wirklich. Also das muss ich sagen, die sind ja sehr offen alles. Man kann ja auch hinter die Kulissen gucken ein bisschen. Und die haben diesen Verwaltungsraum, diesen Computerraum, wo die halt sitzen und schalten und walten, der ist ja einfach mittendrin und der ist offen, da kannst du einfach reingucken. Cool. Oder halt, da bist du eigentlich selber drin teilweise. Krass. Und kannst den gucken, also die, ey, gehst du morgen noch mit, einen saufen hier, ich gehe noch zu Malte, ey, kommst du noch mit? Und dann sagt der andere, ey, nee, ey, und so weiter. Das ist ganz interessant. Also. Und dann... Das kann man sehen, was sie auf ihren Bildschirmen da haben. Und ab und zu muss halt einer, was weiß ich, wenn das Flugzeug nicht startet, dann krabbelt er unter diesen Tischen durch, hebt das Flugzeug hoch und wirft das einmal so weg, damit das halt nicht mehr den Weg versperrt. Gibt es dann auch so Attraktionen, so was vergleichbar wäre mit so Tierfütterung im Zoo, wo die dann mal einmal die Stunde irgendwo hin müssen und erzählen, das sind dann unsere ganz neuen Flugzeuge, die sind ein bisschen schüchtern. Man muss tatsächlich relativ lang warten bei diesen Flugzeugen, weil diese Flugzeuge, die starten ja nicht und landen einfach, sondern die sind erstmal sind die ja im Hangar. Dann gehen das aus dem Hangar heraus, die Fahrzeuge, langsam an den Hangar heran. Dann öffnet sich der Hangar, dann geht es in den Hangar hinein. Dann holt es das Flugzeug langsam heraus. Dann steht das Flugzeug noch 5 Minuten da. Dann müssen erst nochmal 3 Flugzeuge landen. Dann fährt das Flugzeug ganz langsam zur Startbahn und sowas. Also es dauert schon 15 Minuten, bis man diesen Vorgang von Anfang bis Ende erlebt hat. Ja, super. Ich fand immer, dass diese ganze Liebe zum Detail, die ist mir irgendwann total auf die Nerven gegangen, weil das einfach zu viel ist. Du kannst das gar nicht verarbeiten mit deinem normalen Gehirn. Ja, also eigentlich müsste man da so Tage drin verbringen. Und das Problem ist halt, es ist super voll. Also, dann war die Boarding-Zeit. Ja. Aber erst gab es noch das Priority-Boarding für die Senatoren. So in etwa. Ein Passagier muss noch 3-mal ausgerufen werden. Der Abflug verzögert sich leider um 10 Minuten. Ja. Und dann steht nämlich auf der anderen Seite des Miniatur-Wunderlands noch jemand auf der Autobahn im Stau. Und der muss dann wirklich in Echtzeit da erst noch hin. Roger, gibt es denn immer noch das DJ Bobo-Konzert? Es gibt immer noch das DJ Bobo-Konzert. Das ist wirklich, das sieht ziemlich cool aus, so cool, weil tanzen, da ist so, ne? Halt eine Riesenbeute. Das hört sich wirklich cool und an. Und dann ist da halt, man sieht erst nicht, dass DJ Bobo-Konzert ist, weil es ist einfach nur so eine riesige, also im Verhältnis riesige Buddha-Statue. Ist auf so einer Bühne aufgestellt und man denkt so, wow, diese riesige Buddha-Stadt. Und dann sieht man, da steht so drunter DJ Bobo Fantasy Experience oder was weiß ich. Ja. Aber es gibt auch Helene Fischer Konzert. Das ist der Sellout jetzt. Und ja, ihr sagt jetzt hier, oh scheiße, das gibt viele Leute, die mögen das sehr gerne. Das also ihr könnt euch mal zurückhalten hier, die Leute, die hier Beginner hören und sowas, ne, die können sich mal ganz den Ball flach halten. Na, da hast du recht. Tut mir leid, das war jetzt wirklich ein bisschen unüberlegt von mir. Ja, also da musst du mal dein Hip-Hop-Privilege auch mal checken. Ja. Und ja, das gab es. Also es gibt auch, glaube ich, eine Schokoladenfabrik, wo irgendwie Schokolade rauskommt. Das habe ich noch nicht gesehen. Das war vielleicht zu voll und da waren bestimmt 1 Milliarde Kinder vor mit ihren ekligen, verklebten Händen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich da nicht war. Und ja, ansonsten, es gibt alle Länder der Welt, Schweiz, Italien, Amerika, Schweden, Knuffingen. Sie bauen jetzt gerade... Knuffingen, genau. Knuffingen. Knuffingen ist... und das und die bekannte, das bekannte Gebiet Mitteldeutschland gibt es auch. Ruhrpott. Der Harz. Der Harz. Und, ja, es wäre schön, wenn die so hätten, sowas wie strukturschwache Regionen in Deutschland. Ja. Aber da, zu den strukturschwachen Regionen muss man ja nur 3 Stunden mit dem Bus fahren. Warst du auch in Ostdeutschland mit dem brennenden Flüchtlingsheim? Also das fand ich ein bisschen too much. Ja, die sind halt auf Realität aus. Ja, also es gibt ja viele Knöpfe, die man da so drücken kann, dann passiert was. Und es gibt ja einen Knopf, da kannst du dann sehen, dass die Leute halt den Pigs die Fresse einschlagen, ne, wenn die halt versuchen, es zu räumen. Der Knopf für Pegida-Demonstration. Genau. Genau. Und das ist, ich meine, das ist halt einfach die Liebe zum Detail. Das muss man auch wertschätzen. Finde ich schon. Da kann man auch mal Spaß dran haben. Man muss da nicht immer nur hämisch drauf herabschauen. Ich fände es cool, wenn die mal irgendwann dann so in Fantasy-Richtung gehen würden, wenn die alles haben, was es auf der Welt gibt. Und dann einfach mal so ein riesiges Star Trek-Ding machen würden oder so. Das wäre sicher auch cool. Das stimmt. Ja, sie haben es schon gemacht. Oder sie haben schon ein Fantasy-Ding gemacht. Sie haben die Elbphilharmonie gebaut. Und ja, sie, haben, sie haben das ARD-Fernsehstudio, wo man reingucken kann. Und dann wird immer so Nachrichten vorgelesen. Das ist eigentlich ganz nett. Okay. Da muss ich jedes Mal jetzt immer an Next Generation denken bei dem neuen ARD-Tagesschau-Studio. Ja, das sieht tatsächlich ein bisschen so aus. Das sieht echt so aus. Ja. Und wie viele dicke Männer mit Spiegelreflexkameras hast du gesehen? Also die Kameras sind echt in einer Zahl vorhanden, das ist kaum zu glauben. Aber es gibt nicht nur dicke Männer, es gibt auch sehr viele anderweitig beschlechtete Leute mit Kameras. Also insgesamt ist es auch sehr kamerafreundlich gemacht. Es gibt manchmal sogar so Punkte, wo sie so ein Kamerasymbol hingemacht haben, wo du dich dann anlehnen kannst oder deine Kamera drauflegen kannst, um einen besonders guten Shot zu machen. Also das ist schon sehr interessant. Ja. Das ist viel zu publikumsfreundlich. Das ist wirklich unglaublich publikumsfreundlich. Da stehen auch überall Schilder, dass es ausdrücklich erwünscht ist, dass man Fotos macht. Und so. Nur halt in der Welt der Handys macht halt jeder 1 Million Fotos und alle stehen die ganze Zeit da und keiner guckt mehr. Ne? Also nur noch durch den Bildschirm. Ja, wir gucken nur noch durch den Bildschirm. Also mich hat das auch ein bisschen betroffen gemacht, aber naja. Steckt man nicht drin, ne? Da steckt man nicht drin. Und als ich dann rausgegangen bin, habe ich noch die 2 besten Sachen gesehen. Da gab es einmal eine Wand mit den schönsten Besuchern sozusagen, also die besten Besucher, zum Beispiel, fettes Brot. Und darunter stand als Bezeichnung Musiker. Und da dachte ich, so kann man es nennen. Und sonst Günther Jauch, halt so solche Leute halt. Und alle, die dann so eine Brille anhaben, die haben dann so irgendwie so eine kleine Miniatur auf ihre Brille gemacht. Und dann sagt man so, das ist ja wie ein kleiner Mensch. Ja, und das war ganz nett. Und dann das Beste, muss ich sagen, war dann der Automat, wo man sich den Original Miniatur Wunderland 0-Euro-Schein ziehen konnte für 2 Euro. Das ist, habe ich natürlich sofort gemacht, nur damit ich endlich, sollte ich mal kein Geld mehr haben, beim Bezahlen den Schein rausholen können und sagen, ich habe nur noch 0 Euro. Also das ist wirklich schön, das ist einfach ein Euro-Schein, wo einfach nur 0 draufsteht, aber sieht aus wie ein echter Schein. Cool. Und dann steht drauf Miniatur Wunderland. Vielleicht auch in neuen deutschen... Sonst wie reich bezahlen wird. Also was das zu tun hat mit Miniatur Wunderland, ist ein bisschen rätselhaft. Aber naja, das war's. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und es ist auch nichts mehr weiter passiert. Außer vielen sehr lauten Fußballfans, die nach Paris wollten. Schade. Ja, aber bist du da auch noch mit? Du wolltest ja noch auf jeden Fall das Endspiel auch mit sehen. Ich habe mitgefiebert mit den Jungs. Das lässt... Sagt man so? Ja. Was sagst du denn jetzt zu der Causa Scholl? Also zur Causa Scholl. Ja, echt. Müssen wir den noch hinnehmen im Fernsehen von unseren Gebühren? Also ich sage, darüber, wo man nichts sagen kann, darüber muss man schweigen. Das ist meine Meinung dazu. Aber was meinst du, hätte der Jogi Löw vielleicht sich da doch ein bisschen anders äußern sollen? Und nicht nur Bierhoff ein bisschen beleidigt? Ja, ich sag mal, im Nachhinein ist man immer klüger. Ne? Ein Spiel dauert 90 Minuten und das hat halt 120 gedauert. Und das war schon mal das erste Problem. Und manchmal weiß man halt... Roger, meinst du mal... Ja, nee, beende deinen Satz. Nee, also ich bin jetzt auch bereit, da Kritik anzunehmen. Also das ist ja auch in Ordnung. Aber man muss auch mal sagen, wenn man jetzt gewinnt und gewinnt, da ist man der Held. Ne? Und wenn es dann einmal nicht läuft, da muss man halt schauen, woran es gelegen hat. Ne? Aber das ist eine Analyse, die muss halt durchgeführt werden. Und da wird man Konsequenzen ziehen müssen. Das ist ganz klar, da muss man dann schauen, wie es in Zukunft besser wird. Ja, vielen Dank. Naja, aber die sind doch verweichlicht, sagen wir mal ehrlich. Meine, früher war da Schwanz ab und heute darf der Scholl weitermachen. Das ist doch kein Zustand. Das stimmt. Also ich bin auch dafür, dass wieder dringend Schwanz ab eingeführt wird. Ja. Man muss halt auch sehen, auf welchen Gefühlen die da rumtrampeln. Ja, also ich kann da nichts mehr zu sagen. Also da ist inzwischen alles zu gesagt worden, was man sagen kann. Und ich möchte auch keinen Kommentar mehr zu abgeben eigentlich. Also das ist mir auch einfach zu viel inzwischen. Das ist vielleicht dann auch gut, das dabei zu belassen, aber ich fand halt bei der EM ist wirklich die ganzen Ausfälle sehr tragisch und traurig. Ich meine, vor allen Dingen Thomas Müller, das hätte nicht sein müssen. Und Thomas Helmer, auf den hatten wir uns so verlassen. Was ist eigentlich mit Philipp Lahm? Ich habe jetzt gehört, stimmt das jetzt echt, Tim, dass Philipp Lahm über sein Comeback nachdenkt? Hier im Podcast, oder? Nee, nicht im Podcast, sondern generell. Oder ist das nur eine Ente? Das ist wahrscheinlich eine Ente. Weil sonst müssten wir unser Segment umbenennen, das wäre doof. Das kann er uns nicht antun. Das war es mit den Gerüchten um Rummenigge. Richtig. Die stimmen. Der kommt wieder. Rummenigge und Katsche Schwarzenbeck. Blacky Fuchsberger. Aber. Blacky Fuchsberger und Mario Adorf. Und Marlon Brando. Der neue Abwehrriegel wehrt sich gegen die feindlichen Flügelstürmer und Außenläufer. Ja. Aber ich finde schön, dass Bierhoff im Finale das Golden Goal geschossen hat. Das war wichtig für uns. Für Portugal. Richtig. Das war ein bisschen doof. Er hätte auch wie für Deutschland spielen können, aber. Ja, er hat halt die. Ja, gut. Er hat sich auf seine portugiesischen Wurzeln ja besonnen. Ich verstehe das ja, wenn man möchte auf der Gewinnerseite sein. Du möchtest dann nicht einfach nach dem Halbfinale nach Hause fahren. Du möchtest dann im Finale spielen. Ja, dann geht man wieder zur UEFA hin und zeigt das Foto von Mama Esperanza. Und zack, darf man für Portugal spielen. Und die Brasilianer dürfen nicht. Ein bisschen Fado singen und dann ist alles in Ordnung. Ja. Ja, also das ist eine EM der Herzen gewesen, würde ich sagen. Oh ja, schön. Ich habe so viel Emotionen, ich habe nie so viel geweint, ich habe nie so viel gelacht, wie bei dieser EM 2000. Genau. Aber was ich wirklich mal sagen muss, ohne Witz, also WM kann ich ja, naja, sagen wir mal, gewöhnt sich ja über die Jahre, irgendwie hält man es aus. Aber was ich nicht leiden kann, was ich unglaublich scheiße finde und was ich nie mehr sehen will oder besser gesagt nie mehr hören will, sind diese unglaublich schlechten EM-Songs, WM-Songs, die uns da von den schlechtesten... Nee, das ist ja noch fast okay. Ich meine, diese Heul-Songs, diese immer von irgendwelchen dummen deutschen Versager-Bands, die zum ersten Mal in ihrem Leben da so eine Klampfe anpacken und dann in ihr Mikrofon reinjaulen. Hier, wir sind die Tollsten oder so. Und jedes Mal so ein neues Lied. Das ist ja schrecklich, unglaublicher Scheiße. Und wenn das nochmal so ist, also dann kündige ich sofort mein GEZ-Abo. Aber ich dachte, David Guetta hat alle Songs. Ich auch. Und das war doch wunderbar. Jedenfalls. Das Mottenlied. David Guetta und ja, Dr. War so Motte. Gedeckelt von David. David Guetta hat angefangen und David Guetta hat es auch beendet. Richtig. Und das fand ich gut. Hat einen richtig schönen Rahmen gemacht. Ich das hat mir dann nochmal, das hat mir den Abschluss gegeben, den ich brauchte. Mit dieser Wahnsinn-CM. Das war ein Sommermärchen. Und wo jetzt das Sommermärchen ja eigentlich verfrüht zu Ende ist, hoffe ich, dass bald der Buchstabe ausgetauscht wird und wir wieder das neue Sommermädchen auf ProSieben wählen können. Oder ist das jetzt völlig abgeschaltet worden? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Oder macht man sich jetzt nur noch krass? Ist das nicht mehr zeitgemäß? Naja, vielleicht, wenn das Comeback der Beginner gelingt, dann hast du vielleicht, wirst du vielleicht in deinem Wunsch erhört und dann machen die vielleicht den WM-Song in 2 Jahren für Katar. Oder vielleicht kommt ja auch der Wolf zurück. Der Wolf, der beste Rapper aus Deutschland. Also, der Wolf? Das wäre natürlich auch. Gibt's doch gar nicht. Und Frau Schitt, Frau Schmidt. Was ist mit dem eigentlich? Der noch? Stimmt. Na, der ist hoffentlich an einer Überdosis gestorben. Der arbeitet jetzt wieder auf dem Amt. Der macht's wie die Fußballspieler, sein Geld so lange rauswerfen, bis er nichts mehr hat und dann eine kleine GmbH in Schwaben aufmachen und irgendwelche Bauteile produzieren. Oder so. Ja, oder Gartenmöbel aus Rattern. Ja, sowas. Rattern. Das Holz der Natur. Wo dann Pornos drauf gedreht werden. Richtig so. Ah ja, und das habe ich tatsächlich auch sehr viel gesehen in Hamburg, Pornokinos. Gibt es sehr, sehr viel. Und interessanterweise ein Geschäft, das ich schon vom Konzept her, sagen wir mal, genial fand, Erotiktausch. Und das war anscheinend ein Geschäft, wo man halt seine Erotik hinbringen kann und dann tauschen kann gegen andere Leute Erotik. Also wenn das ist ja so ein bisschen wie das Tauschlädle hier im französischen Viertel. So in etwa, aber halt nur mit Porno-DVDs. Also ohne alternative Eltern. Ohne alternative Eltern, ohne Hartz-Spielzeug. Oder mit sehr alternativen Eltern. Das stimmt. Also eine Porno-Tauschbörse? So in etwa. Aber ich find's komisch. Ich konnte mir das irgendwie schlecht vorstellen, dass man sich jetzt denkt, wenn alles ordentlich gereinigt ist, spricht da gar nichts gegen. Dieses Magazin, das habe ich jetzt leer gelesen, jetzt gebe ich das mal ab. Und ja, besser als in der Plastiktüte im Wald liegen lassen. Aber günstig, glaube ich, 3 € die Stunde in so einem Porno-Kino. Da kann Pornhub nicht mithalten. Das ist wie so ein Webcafé in Japan. Ja, ich habe in Japan. Da kann man Porno-Café Nanmin sein in Hamburg. Ich habe in Japan mal Pornografie im Wald gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine Geschichte für unsere Late-Night-Ausgabe. Das ist ja auch immer viel Kopfkino dabei. Und zwar war das bei Ichi no Tani. Ja. Echt? Ich habe es leider übrigens nicht geschafft, in den Nobunaga Shoten zu gehen, aber ich habe gesehen, das ist ja eine Kette. Das ist eine Kette, nicht nur in Kyoto, den gibt es auch in Nipponbashi. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Hat dann super süßes Maskottchen. Ja, nämlich nächstes Mal. Nobunaga. Ja, Chibi Nobunaga. Ja. Okay, das ist hiermit das Ende meiner Hamburg-Geschichte. Roger, warst du in dem Burgerladen von Sammy Deluxe? Burger Deluxe. Nee, ich war nur im McDonald's. Das, wo ich esse. Das, wo ich esse, ja. Das finde ich auch richtig scheiße. Also, das ist, wo ich esse. Ja, das wäre schön. Aber das ist doch das Langweiligste, was man so als Rapper machen kann, einen Burgerladen aufmachen. Na gut, wenn das Actionhelden der 80er können, dann hat man doch große Vorbilder. Ja, aber das ist halt so ein bisschen die umgekehrte Boss-Transformation, wenn man jetzt da hingeht. Also, ja, gibt's da gibt es dann auch den Kolle-Burger. Gibt's da. Den Kolle-Wopper. Den Kolle-Wopper. Das ist ja aber echt seltsam, dass er das macht. Der macht ja sogar noch Musik eigentlich. Warum muss er dann einen Burgerladen eröffnen? Ich habe gesehen, dass der sogar mit Afrop ein Album vor 2 Jahren rausgebracht hat oder vor 3. Das ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Er hatte da auch dieses komische, wo er so, ist auch nicht wo gut. Er so ein bisschen Grufti-mäßig war, so im Doc her seltsam oder sowas. Wo er zu Recht vergessen. Dr. Selz. Nee, die sollen sich alle wieder mit ihren alten Formationen zusammenfinden. Richtig. Und lieber wieder amtlichen Rap machen, wie er in den 90ern war und immer noch zeitgemäß ist. Ja, das stimmt. Apropos zu Recht vergessen. Ich hätte mal wieder einen Traum. Nach vielen, vielen Folgen hätte ich mal wieder einen Traum. Lass also ihn wenn raus. Ihr bereit seid zu träumen, dann legen wir los. Die Roboter-Aliens fürchteten mich. Alleine meine Körpergröße eilte ihrem Ruf voraus. Ich war allerdings jung und wieder Schüler. Ein Assassine knipste mich in der Schule mit Pfeilen aus. Ich sah mich von außen und war furchtbar entstellt. Mein Körper zuckte durch Stromstöße. Als ich zu mir kam, war mein Äußeres verändert. Ich hatte die Form eines Aliens. Ich atmete tief durch. Mein Körper veränderte sich weiter, bis ich zu 100% robotisch war. In der Zwischenzeit hatten die Alien-Roboter alles an sich gerissen. Menschen wurden auf den Dächern ihrer Häuser gezüchtet. Die Straßen waren bevölkert von Robotern. Ein Roboter erwies sich als mein Führer und wir betraten nach kurzer Zeit ein Haus. Dort war ein alter Bekannter von mir, der ebenfalls robotisiert wurde und dort niedere Aufgaben verrichtete namens kognitives Training. Er arbeitete an irgendwas, wendete Telekinese an und konnte Materie mit seinen Händen durchdringen. Oh, wow. Nicht schlecht. Das ist also dieses kognitive Training. Das ist diese Telekinese, von der alle reden. Nicht so viel Robotischkeit. Wir betraten das Dach, wo die Menschen gezüchtet wurden. Der Roboter sprach, Sexualität ist eine gewaltige Verschwendung von Energie. Mehr als das, dann flog er weg. Der ist ein bisschen frustriert, der Roboter. Ja, der kann doch, der weiß doch nicht Bescheid. Der kriegt halt kein Booty. Nee. Richtig. Im nächsten Moment zog ich mir einen Helm vom Kopf. Ich war in der Schule und blutjung. Ich hatte eine mögliche Zukunft in 7 Jahren gesehen. Ich musste in den Unterricht. Die Klasse und der Lehrer waren alle versammelt. Ich knipste dort den Fernseher an. Wir kicherten über das, was dort lief. Am Ende der Stunde wurde mir klar, dass alle an etwas arbeiteten, das irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Die Aufgabe war, aus einer Masse, die in den Händen schmilzt, aber ansonsten nicht, ein Fundament für eine Dekoration zu formen. Moment. Das ist das Gegenteil von M&M's. Ja, weiß ich auch gar nicht. Spielst in der Hand, aber nicht im Mund. Im Mund bleibt ewig hart. Ich beeilte mich damit. Der Lehrer ermahnte mich, dass die Zeit vorbei sei. Ich sagte ihm, dass die Aufgabe an mir vorbeigegangen sei. Da antwortete er, das glaube ich nicht. Da entgegnete ich, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Wahr oder unwahr. The end. Wow. Das war mal wieder ein richtig guter Traum. Ja, am Anfang dachte ich noch, das ist der Plot von Assassin's Creed The Movie. Und zwischendurch dachte ich, das sei der Plot von der neuen 12 Monkeys Serie. Oh. Die mit dem, ich sah eine Zukunft, 7 Jahre in der Zukunft, mit wo Menschen auf Häusern, Hausdächern gezüchtet werden. Das ist ja das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Auf Hausdächern, wie wo kommen wir denn da hin? Wie Tauben, die in so einem Käfig. Das ist ja das unbeschreibliche Grauen. Mir hat der Roboter gefallen, der gesprach hat, Sexualität ist eine Verschwendung von Energie und dann weggeflogen ist. Also ich, mehr als das. Richtig, wahrscheinlich auch mit altem Autokraftstoff oder sowas. Das war halt ein richtiger Minecraft. Das sagst du und dann fliegst du weg. Stimmt. Als ob das keine Energieverschwendung wäre. Wegfliegen, nicht für einen Roboter. Ja. Nee. Die arbeiten ja mit Nullpunktenergie. So ein schöner Traum. Oh. Jetzt bin ich schon wieder ganz müde. Ja, ist sehr interessant. Na, nee, das geht nicht. Jetzt ist der Traum ja gerade vorbei. Achso. Das ist schlecht. Gott, ja, das ist unsere Einleitung für den Traum. Du kannst das nicht am Ende. Jetzt bin ich wieder ganz wach nach diesem Traum. Das war ja ein richtig guter Segway. Apropos wach, Henning hat auch noch apropos ein Thema. Segway. Apropos wach und apropos Wettbewerbe, bei denen wir alle fieberhaft dabei sind und mal eine Träne vergießen, mal einfach auch mit dem Underdog uns identifizieren. Der Underdog aus der Serie, aus dem Zeichentrick für Kinder. Richtig, genau der. Mhm. Mit dem identifiziere ich mich wirklich. Und ich wollte ja noch sagen, dass seit der EM heißt Isländer klatschen nicht mehr, dass man draußen die Isländer verprügelt, sondern dass man ganz doof klatscht. Ist mir gerade noch so eingefallen, musste ich jetzt einfach nochmal sagen. Kleiner Joke. Ich schneide es an die richtige Stelle, kein Problem. Okay, aber jetzt geht es mal kurz um Wettbewerbe, die wirklich alle etwas angehen. Und zwar um die erste Blut- und Leberwurstmeisterschaft in Nordhessen. Ja, also ich bin auf das Thema gekommen. Ich glaube, Henrik hatte von irgendeinem Metzger erzählt, der im Schaufenster aushängen hatte, dass sie einen Leberwurst-Wettbewerb gewonnen haben. Ja, ich glaube, der hat sogar die Leberwurst-Meisterschaft gewonnen. Und zwar zweimal, 1989 und 87. Das konnte ich übrigens nicht bestätigen. Also da liegen mir keine Aufzeichnungen vor. Ich weiß es leider auch nicht mehr so genau. Ich habe es mir nicht richtig gut Notizen gemacht. Und das war, als ich in den strukturschwachen Regionen in und um der Eifel unterwegs war. Eigentlich genau bei dir vor der Haustür, Henning. Tja. Ich bin sogar über Köln zurückgefahren, aber ich wusste, du bist bei der Arbeit. Deswegen habe ich dich nicht gestört. Deswegen hast du nicht mal Hallo gesagt. Ja, genau. Ist schon okay. Ja, das ja. Habe ich wahrgenommen. Ich habe mir auch ein Selfie gemacht und es dir in Snapchat geschickt. Guck, hier habe ich Spaß in strukturschwachen Gebieten und du nicht. Hast du eigentlich in Miniatur Wunderland, Roger, wurdest du auch von Leuten gebeten, ein Selfie von denen zu schießen? Nee, also ich glaube, inzwischen hat jeder jetzt häufiger die Funktion rausgefunden. Aber kann man Selfies von anderen schießen lassen? Ja, deswegen. Es gibt wirklich Leute, die jetzt sagen, kannst du mal kurz ein Selfie von mir machen, bitte, oder von uns? Ja. Muss sagen, das ist dann aber ein Third Person Me. Da haben wir noch kein Wort für, was du meinst. Das Foto. Das kann ich aus linguistischen Gründen nicht tun. Was kommt als nächstes? Synchrone Voice-Nachrichten? Das wär's. Ja, genau. Die schönste WhatsApp-Funktion sind ja Voice-Nachrichten hinterlassen. Das ist nie unangenehm. Oh, ich hasse das, wenn das jemand bei WhatsApp macht. Der soll in der Hölle schmoren, wenn er mir Voice-Nachrichten schickt. Zu faul zum Tippen, oder was? Ja, zu faul zu tippen und zu, weiß ich nicht, verängstigt, um mich anzurufen. Irgendwas dazwischen. Okay. Zur Blutwurst. Ja, okay, auf jeden Fall habe ich dann mal gegoogelt, was es denn im Bereich Wurst für Wettbewerbe gibt und dann kam das sofort als erstes Ergebnis. Womit sich die lange Recherche dann auch bezahlt gemacht hat. Ja, wieder mal 5 Minuten gegoogelt und gleich ein Thema gefunden, top. Ja, die hat tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Na, dann können ja alle anderen Medien bald darüber berichten und Twitch kann das dann ja auch. Also ja, schon sehr optimistisch gesagt, dass das die alljährliche. Ja, und dazu gab es einen sehr, sehr guten Artikel, den ich vorlesen möchte. Der ist auch nicht so lang, also es wird nicht ganz so langweilig. Okay. Kassel. Über Nordhessens vielfältige Blut- und Leberwurstlandschaft lässt sich ebenso philosophieren wie über die Ahlewurst. Sie lässt sich aber auch testen. Oder man könnte einen schönen Bildband von ihr machen. Leberwurst-Bildband. Ja, nein, nicht von der Blut- und Leberwurst-Landschaft. Kann man doch einfach mal einen schönen Reiseführer machen durch Wanderwege. Sondersendung bei hier ab 4. Bei der ersten Blut- und Leberwurstmeisterschaft des regionalen Fleischerhandwerks waren Vielfalt und feine Zungen, aber auch eine Prise Fundamentalismus gefragt. Ich dachte, da ist Schweinefleisch drin. Psst, jetzt wart's doch ab. So inspirierte eine keck innovative Ingwernote in einer Wurstrezeptur den Juror und Schwalm-Eder-Obermeister Fritz Kestel zu der schönen Mahnung, man muss aufpassen, dass man den typischen Charakter einer Leberwurst nicht den Zeitgeist opfert. Sonst würde ich noch zu gesund, wenn man da Ingwer reinschmeißt. Da ist übrigens auch schon Tippfehler drin, das finde ich cool. Den 6 regionalen Innungen als Veranstalter des Wettstreits im Waldauer Bildungszentrum des Handwerks ging es tatsächlich vor allem um Tradition. In Nordhessen sei durch die früher weit verbreitete Hausschlachtung eine besondere Blut- und Leberwurstvielfalt entstanden, sagte Günther Stederoth, Fleischer im Ruhestand und Ehrenobermeister der Kasseler Innung. Anderswo in Deutschland seien Leberwürste meist feiner zerkleinert und letztlich auch fetthaltiger. Also, man weiß Bescheid, in Nordhessen ist auf jeden Fall Leberwurst Zentrum. Kann man, also, da gibt's da jetzt die grobe oder die feine? Ja, eher grob, ne? Eher grob und die gesunde dafür, da kann man nach Herzenslust schlemmen. Es geht ja nicht um gesund. Ohne Angst vor zu viel Cholesterin zu haben. Eine gesunde Leberwurst würde würde ja bedeuten, dass man sie dem Zeitgeist opfert. Stimmt. Dem Zeitgeist opfert. Ein stabiler Cholesterinspiegel und ein Verdauungsschnaps waren dennoch hilfreich für die Arbeit der rund 40 Fach- und Laienprüfer, die insgesamt 271 Blut- und Leberwurstproben von 66 nordhessischen Fleischerbetrieben zu bewerten hatten. Oh Gott. Bei aufgeteilter Arbeit, jeder Testertisch bekam etwa 30 Produkte zu verkosten. Ein Schluck Wasser und ein bisschen trockenes Brötchen halfen, die Geschmacksnerven zwischendurch zu neutralisieren. Hm. Also, ja. Wird es dann auch in so einen Eimer gespuckt? Ich habe auch schon gedacht, stellen sie einen Eimer daneben, gurgeln eine Runde mit der Leberwurst. Das war auch nötig, denn als Laie glaubt man, was ein Fachkundiger an einer schlicht rustikalen Wurst alles für Fehler entdecken kann. Nicht weniger als 150 mögliche Mängel listete der Prüfungsbogen auf. Von Füllfehler über Gewürzverteilung ungleichmäßig und im Biss zu kurz. Bis zu Geschmacksnoten wie seifig, ölig, talgig, ranzig, hefig oder lakig. Okay, also man sollte nicht bei den Leuten einkaufen, die nur ein Schild im Laden haben, dass sie teilgenommen haben an dieser Blut- und Leberwurstmeisterschaft. Weil es kann auch sein, dass man die talgige bekommt. Ja. Oder ranzig ist ein bisschen hart. Ja. Also das... Es ist auch einfach nur Zeitgeist. Zuweilen reichten all die Vorschläge nicht mal aus. Was schreiben wir denn dazu, rätselte Protokollantin Verena Bärlich von der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen angesichts einer kontrovers diskutierten groben Leberwurst. Fritz Kessels Formulierungsvorschlag, massive Ansammlung von Schwartenmasse. Das war die Selbstbeschreibung. Ah. Ja. Da die Leberwurst. Das schreibe ich in mein OKCupid-Profil. In dein Bio. Wenn die Leberwurst dem Juror den Spiegel vorhält. Ja. Sein schwartiges Antlitz. Aber auch mit Lob wurde nicht gespart. So muss eine Blutwurst aussehen, schwärmte Juror Günther Stederoth beim Anschnitt einer Probe, auf deren Oberfläche sich weiße Fettstückchen so malerisch akkurat verteilen, wie Steinchen auf einem antiken Mosaik. Auch Fleischer können eben Künstler ihres Fachs mit Sinn für Ästhetik sein. Und mit Produktwissen, das man gerne auf- und mitnimmt. Wenn die Leber in der Leberwurst zur Unzeit zu stark erhitzt wird, verliert sie die Fähigkeit, Fett zu binden, erläuterte Fleischermeister Kestel. Die Folge, die Leberwurst-typische Cremigkeit leidet. Die arme Cremigkeit. Oh nein. Warum gibt es denn eigentlich noch kein Produkt im Kühlregal, das Leberwurstcreme heißt? Ja, das fehlt eigentlich, so dieser Hybrid zwischen Leberwurst und... Und Frischkäse oder ja. So einen leichten Quark. Wow. Für den Kasseler Obermeister Dirk Lutschan, Klammer auf, Espenau, Klammer zu, ist es wichtig, dass die Betriebe ihre regionale Qualität immer wieder auf die Probe stellen. Denen, die angesichts der rustikalen regionalen Köstlichkeiten und ihren Cholesterinspiegel fürchten, rät er, lieber etwas weniger Wurst essen, dafür aber ein gutes Produkt. Davon gibt es in der Region eine reiche Auswahl. Kontroverser Ratschlag. Ja. Ja. Und dann werden noch die Kategorien aufgelistet, die es gab bei dem Wettbewerb. Und zwar gab es die Kategorie feine Leberwurst, die Kategorie grobe Leberwurst, die Kategorie Zungenleberwurst, Leberwurstkonserve, Hausmacher Blutwurst mit Fleischeinlage, Zungenblutwurst und Blutwurstkonserve. Ah, Konserve. Ich freue mich schon auf die Frühstücksfleischmeisterschaften. Gewonnen hat Tulip. Gewonnen hat Tulip, die als einzige es wagen, dieses Produkt herzustellen für den menschlichen Konsum. Aber ich muss sagen, wenn ich mir die Gewinnerliste angucke, das ist doch schon sehr breit. Also es gibt keinen, der jetzt in jeder Kategorie, in mehreren Kategorien gewonnen hat. Also Nordhessen hat anscheinend echt was zu bieten, was Leberwurst angeht. Na, da sollte man mal da die Leberwurststraße bereisen, wenn man die Weinstraße in der Toskana hinter sich hat. Ja. Da kann sicherlich doch auch das Tourismus-Department in Nordhessen was draus machen. Die müssen da einfach nur so eine Art Route planen und das dann schön groß anwerben in den dritten Programm. Ja. und dann ist es vorbei mit strukturschwach, dann ist da richtig was los. Ja. Oh. Seitenstraße mit Fleischeinlagen. Ja, nicht nur für Vegetarier. Andersrum. Überhaupt nicht für Vegetarier. Nicht nur für Vegetarier. Ja. Die hätten dem Zeitgeist insofern Tribut zahlen sollen, indem die auch vegetarische Leberwurst dort verköstigt hätten. Vegetarische Blutwurst aus Pflanzenblut. Mit Pflanzeinlage. Ja, schade. Na, vielleicht im nächsten Jahr. Vielleicht können wir da ja auch mal teilhaben und da mit dem Podcast eine kleine Exkursion hinmachen. Das stimmt, vielleicht können wir auch live beiwohnen. Als Wildcard-Gewinner mit Juror spielen und dann sagen, boah, ist lecker. Da wittert man noch eine Geschäftsidee. Ja. Da könnte man noch mal ein Anime zu machen. Oh! Wow, er wirft die Leber aus 3 Meter Höhe in den Schredder. Das ist ein wahrer Meister. Als ich diese Leberwurst probiert habe, habe ich gespürt. Die ganze Liebe, die beim Schreddern reingesteckt wurde. Ja. Ja, ich freue mich dann schon wie ist das dann, Kimono Densetsu oder wie? Oder man macht das dann halt so oft auf die Hannibal Lecter-Variante. Man schleust da eine Leberwurst aus Menschenleber ein. Und dann sagt man eine Hihihi, das war Menschenfleisch. Und ich habe alle Preise gewonnen. Der Mensch ist einfach... ist das wahre Tier. The most delicious game. Terrible. Ja. Nee, meine Geschäftsidee war, weil wundere ich mich, dass es das ehrlich gesagt noch nicht gibt. Also bitte nicht klauen, die Tausende, die ihr das jetzt hört, weil es gibt ja 5.0 und sowas. Und warum gibt es im Tiefkühl noch nicht Freibad-Pommes? Warum gibt es nicht einfach so Pommes, die damit werben, wir schmecken so geil wie im Freibad? Das und dann klingt wirklich das wie so ein alle, Produkt, wenn das draufsteht. Ja. Da muss man so ein Produkt machen und dann macht man so eine geile Gewürzmischung drauf. Ja, packst ein paar Wespen mit rein. Ein bisschen Wasser. Ja, aber das sagen doch schon, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es sagen doch immer alle, dass im Schwimmbad die Pommes am besten schmecken. Also ich war auch schon in Freibädern, wo es Pommes aus der Mikrowelle gab. Die waren nicht so lecker. Okay, das habe ich nie erlebt. Also die Geschichte, dass es alle sagen, das klingt für mich eher wie so eine How I Met Your Mother Geschichte, wo immer nee, alle... Nee, das ist jetzt einfach nur anecdotal Evidence, den ich mir selber so ausgemacht habe. Ich habe keine empirische Studie dazu durchgeführt. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt hier so weit aus dem Fenster gelehnt habe. Noch dazu in einem öffentlichen Forum. Sei dir verziehen. Ja. Aber ich denke, das könnte was werden. Also wenn das jetzt nicht klappt mit Uni, dann mache ich Freibad-Pommes für Penny. Ja, also ich denke mal, dann wirst du direkt die große neue Erfolgsstory sein. Richtig. Im deutschen Startup-Markt. Vielleicht könnte ich erstmal einen Kickstarter machen. Mach mal einen Kickstarter. Machst so ein Video, wo du so lang gehst. Hallo, ich bin Henrik. Habt ihr auch immer gerne Pommes gegessen als Kinder? Ja, mir wurde gesagt, übrigens beim Thema Pommes als Kinder, mir wurde gesagt, dass es im Osten üblich war, wenn man Pommes gegessen hat im Pommesgeschäft, sich so auf die Hand geholt hat, eine Tüte, dass die Tüte nicht aus Papier war, sondern aus Waffel. Kennt ihr das? Oh, geil, eine schöne Waffelpommes. Ich glaube, ich habe das mal gehabt, aber... Also da muss ich sagen, da war ich das baff. Das ist mir neu. Oh, das ist aber genial. Das hat Potenzial, Henrik. Freibad-Pommes in der Waffel. Das ist das Follow-up-Produkt. Wenn deine erste Marke etabliert ist, dann kannst du damit wieder pushen. Da kommen bestimmt nochmal ein, zwei Berichte bei TAF bei raus. Das ist ganz einfach, da mache ich das, ich münze das sogar auf die und nenne das einfach Spreewald-Pommes oder so, dass sie das auf jeden Fall kaufen müssen. Nostalgie-Pommes. Richtig. Nostalgie-Pommes. Ostalgie. Da bin ich eiskalt als Unternehmer. Ja. Ich muss auch mal hier eine Catwurst essen. Hast du mal eine gegessen, Tim? Nee. Was ist denn das? Catwurst ist die kommunistische Alternative zu Hotdog. Da gibt es so ein Spezialgerät, was... nur dafür benutzt wird, dieses Gericht zuzubereiten. Und das ist so eine Art Hitze, wie dieses, es gibt ja diese Dinge, die man so in so Masturbationshilfen stecken kann, um die aufzuwärmen. Und so ungefähr ist das. Ach so, ja. Und dann tut man so ein Brötchen oben drauf stopfen und dann kriegt das das Sollloch, wo die Wurst reinpasst. Und dann füllt man es innen auf mit Ketchup und tut dann so eine Wurst rein. Und das Produkt heißt dann Kettwurst, weil das von einem Komitee erfunden wurde. Und das gibt's hier öfters. Also habe ich aber noch nie gegessen. Klingt lecker. Ich war letztes Wochenende grillen auf dem Grillplatz und da habe ich mir das gemacht, ohne davon zu wissen. Das hast du vielleicht einfach gleichzeitig intuitiv erfunden. Richtig gemacht. Ja, ich habe mir Wurst gegrillt und dann dachte ich, das ist doch geil, wenn ich jetzt den Stockbrotteig nehme und den um die Wurst tue und das auch nochmal grille. Wow. Nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht. Und dann noch Ketchup rein. Also man merkt, du hast echt eine Zukunft in diesem Bereich. Ja. Richtig. Ich würde sofort dein Vermögen dafür opfern. Die Welt ist deine Auster. Oder deine Pommes aus der Waffel. Nom nom. Ja, also ich hätte noch eine kleine Spielrunde vorbereitet für uns alle, wenn wir noch nicht zu müde sind. Oh, eins können wir noch. Ja. Ein Spielchen. Was spielen wir denn, Civ? Wir spielen. Free Civ. Wir spielen mal wieder. Ich glaube, wir spielen jeden Podcast Filmquiz. Ah. An diesmal spielen wir, die Deutungshoheit über die Qualität von Filmen hat ja das Lexikon des internationalen Films. Ja. Dadurch einfach, dass sie sich in jedem Wikipedia-Artikel gefühlt verlinkt haben mit ihrer Mini-Kritik. Dass da die katholische Kirche all ihr Geld aufgewendet hat, um da dieses Lexikon zu pushen. Ja, ich glaube, das wird zum Teil herausgegeben von der katholischen Filmdienststelle, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber und von 2001 natürlich. Ja. Die haben nämlich das auch irgendwie gekauft und haben auch eine Version davon online, die habe ich auch benutzt, um mein schönes Quiz vorzubereiten. Und ich würde da einfach die Kritik vorlesen und ihr müsst dann raten, zu welchem Film die ist. Um das nicht zu schwer zu machen, habe ich Kategorien gemacht. Die erste Kategorie zum Beispiel ist die Top 250 aus IMDb. Die 250 besten Filme aller Zeiten und für immer. Zum Glück kennt ihr alle. Okay. Ja, der ist die Verurteilten. Ja, Shawshank Redemption. Habe ich extra nicht mitgenommen. Dank. Und wenn es dann trotzdem zu schwer ist, habe ich auch noch mal einen extra Tipp vorbereitet. Aber wenn ihr es ohne Tipp erratet, dann kriegt ihr 2 Punkte. Und wenn ihr es mit Tipp erratet, nur zu 1 Punkt. Ist das soweit? Okay. Sind die Regeln okay? Und ich weiß nicht, sollen wir einfach immer im Reihum fragen oder wollt ihr alle gleichzeitig durcheinander schreien? Ich glaube, Reihum ist ganz gut, das ist gerecht und wer am Ende am meisten hat oder so. Und da können wir weitergeben, wenn man es nicht weiß. Ja? Okay. Ja. Oder beziehungsweise, wenn es falsch ist, dann darf der Nächste. Und wir machen das in der Reihenfolge, wie habe ich es aufgeschrieben? Können wir nicht einfach einen Buzzer drücken? Nee, weil du bist der Einzige mit dem Soundboard und wir wollen nicht immer, dass alle anderen sich dann schlecht fühlen. Der Roger, da musst du auch die anderen. Ich könnte auch einen simulieren. Ja. Okay, aber ich auch, weil ich ja, wie gesagt, die ganzen Linsen gegessen habe, aber das muss ja nicht sein. Auf dieses Niveau wollen wir uns ja nicht herabbegeben. Nee. Ja, die Reihenfolge ist Tim, Roger, Henning. Dann war das auf meiner Liste, wo ich hier die Striche machen werde. Okay. Das heißt, deswegen kommt zuerst eine Frage für Tim. Hier aus dem Lexikon des internationalen Films. Ich hoffe, ihr habt den Film schon gesehen, weil das ist eine Spoiler-Kritik. Aufwendig in mehreren Rückblenden strukturierter Kriminalfilm, der anhand der Vernehmung eines Beteiligten die Hintergründe einer blutigen Schießerei mit 27 Toten beschreibt, mit zahlreichen Anspielungen auf die Filmgeschichte inszeniert, baut er auf ganz stilistische Pointierung und überraschendes Ende, in dem das Filmbild als Lüge entlarvt wird. Über die Grundidee gehen die stimmige Gestaltung der Figuren und die Überzeugungskraft der Handlung zumindest phasenweise verloren. Ja, Tim. Okay, ich habe den Film nicht gesehen, deshalb weiß ich es nicht. Okay. Dann kommt Roger. Denke, es ist vielleicht die üblichen Verdächtigen. Korrekt. Ja, kenne ich nicht. Ah, schade. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, aber man weiß, aber jetzt wissen wir alle, dass es alles eine Lüge ist. Naja, das weiß man ja. Also, ja. Das ist ja jetzt kein Spoiler. Gut, dann, weil das jetzt an Roger weitergegeben würde, sage ich, kommt dann jetzt Henning, oder? Ist das gerecht? Ganz logisch, ja. Ja. Okay. Für Henning jetzt. Ebenso brutaler wie komplexer Thriller, dessen Gewaltszenen von ausgesuchter Grausamkeit zeugen und die zusammen mit der stark komprimierten Handlung voller Brüche und Löcher dazu dienen, den Zuschauer auf allen Ebenen, vor allem auch emotional, zu manipulieren. Die zutiefst skeptische Meditation auf filmsprachlich hohem Niveau sind auf radikale Weise über Rache und Selbstmord als extreme Handlungsalternativen nach, kann insgesamt aber den Bannkreis des Fatalismus nicht durchbrechen. Was ist? Die Schlümpfe 2. Die Schlümpfe. Ich weiß es nicht. Ich gebe solch einen Tipp noch geben. Ja. Das habe ich bei Tim eben vergessen, das tut mir leid. Da wäre der Tipp. Ist da okay, der Tipp. Ist okay. Wir haben hier wieder konsistente Regeln. Ist okay, alles ist in Ordnung. Das ist ein asiatischer Film. Ja, das macht es eigentlich schlimmer als einfacher. Okay. Ist ein Takeshi Kitano-Film? Nein. Dann geht es jetzt wieder an Tim. Ah, okay. Das ist hier der... Ich hör dich doch, Tim. Ja, nein, ich tippe nicht. Wie heißt der koreanische Film, wo er mit dem Hammer durch den Gang zieht und die Leute verprügelt und die Zunge abschneidet? Old Boy. Ich sag Old Boy. Richtig. Wow. Okay, ja, richtig. Nicht schlecht. Das ist aber eigentlich so ein halber Punkt auch für Roger und Henning jetzt. Nee, aber der ist jetzt für Tim. Und also wenn so echte Spielshows mit dir als Moderator wären, ja. Das wäre echt schön. Sie bei Tim. Hey, habe ich nicht gesagt, wir spielen Mario Party. Am Ende kriegt Henning noch 12 okay. Punkte. Aber es ist nicht schlimm, weil bei der letzten Frage könnt ihr den anderen alle Punkte klauen. Roger hat jetzt zwei Punkte. Nee, zweieinhalb Punkte. Henning hat 2,5 Punkte. Henning hat 50 Euro und ich einen halben Punkt. Ich wünschte, ich hätte 50 Euro. Wie viele Gummipunkte hast du denn? Es wird... Gummipunkte gibt es heute nicht. Aber das Gute ist, die werden jetzt auch ein bisschen kürzer. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Jetzt kommt noch eine etwas längere für... Wer ist jetzt dran? Roger. Der Regisseur schuf ein gigantisches Kinospektakel, das mit viel Humor, rasanter Action und etwas Sentimentalität spannend unterhält. Die höchste Perfektion der Modell- und Animationstechnik ersetzt freilich die fehlende Substanz der Handlung, sodass die Geisterbahn der erstaunlichen Spezialeffekte weniger mit Filmkunst als mit Disneyland zu tun hat. In seiner Konzentration auf realistisch wirkende Szenen ist der Film zudem für Kinder zu belastend. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Falsch. Dann darf jetzt wieder Henning. Der Hobbit, irgendein Hobbit-Film. Falsch. Der Hobbit, irgendein Hobbit-Film. Oder? Dann darf wieder Tim. Jurassic Park. Richtig. Was? Yes. 2 Punkte. Ah, nice. Warum hast du Tim verraten, was die Antworten sind? Warum hast du mir eigentlich nicht den Tipp gegeben? Scheiße. Okay, wollen wir, wir können das, ich habe jetzt eine Idee, wie wir das mit den Tipps machen. Wir gehen die Reihe um und wenn es bei der Reihe keiner weiß, dann gibt es eine neue Runde mit Tipp. Okay, das klingt gut. Richtig, das ist eine gute Runde. Wir haben noch so viele, also ihr könnt mich einfach irgendwann unterhalten. Jetzt kommt der Film, wo ich mich gewundert habe, dass der, unterbrechen meine ich, wo ich mich gewundert habe, dass dieser Film in den Top 250 ist. Und da habe ich mich auch gleich geärgert. Es 7 Zwerge. Otto der Ausfriesische. Es geht ja nicht um die erfolgreichsten Filme in Deutschland. Hobo with a Shotgun. Nymphomaniac. Also, jetzt ist Roger wieder dran. Optisch wie inszenatorisch effektsichere Verfilmung eines populären Comicstrips, der in der Rechtfertigung des terroristischen Befreiungskampfs freilich nicht gerade subtile Töne anschlägt. Dann V für Vendetta. Korrekt. Ja, das hätte ich auch gewusst. Toll. Ja, danke, jetzt immer wenn ich es richtig habe, dann hätten es alle. Ja, immer kriegt Roger die Leichten. Ja, aber jetzt kriegst du ja auch was und das wird auch leicht. Aber ich finde echt krass, der ist Platz 149. Der ist echt nicht besonders gut. Nur weil die blöden Anonymous-Leute das immer hochvoten, weil die Maske haben. Ich vote immer Filme hoch, wo ich ein winziges Stück aus dem Film habe. Ja. Oder weil die so, weil die haben das gehackt, sicherlich. Das kann gut sein. Die hacken das noch auf Platz 1, wetten? Höchstwahrscheinlich. Der beste Film aller Zeiten. Noch besser als die Verurteilten. Wie Vendetta. Also, jetzt für Henning was extra Leichtes. Technisch perfekt inszeniertes Endzeitspektakel, das weniger selbstzweckhafte Gewalttätigkeiten, das ist übrigens eines der Lieblingsworte in diesen Filmkritiken, selbstzweckhafte Gewalt, weniger selbstzweckhafte Gewalttätigkeiten als die beiden ersten Teile aufweist und in der Geschichte um den Kinderstamm eine Dimension der Hoffnung aufbaut. Was, den Kinderstamm? Das ist relativ schwer. Ja, das ist der dritte Teil, merkt man daran. Weniger selbstzweckhaft gewalttätig und es gibt Kinder und deswegen gibt es Hoffnung. Im Gegensatz zu den ersten beiden Filmen. Endzeitspektakel außerdem. Endzeit. Ah, ich weiß es. Mhm. Vielleicht. Ja, ich habe zwei Sachen, aber wahrscheinlich sind es beide falsch. Ja, das stecke ich im Schlauch mal wieder. Okay, dann geht's an Tim. Wenn du es jetzt weißt, betrügst du. Ich krieche zu Henning in den Schlauch. Dann darf Roger eine seiner beiden Sachen sich. Okay, dann sage ich Mad Max 3. Jenseits des Donnerbalkens. Ja, richtig. Nein. Yay. Oh. Ach Mann, wieso ist der kann doch nicht in den Top 250 sein, der ist doch schlecht. Oh, ich habe vergessen zu sagen, wir sind nicht mehr in der Kategorie. Der ist noch, der ist nicht in den Top 250. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre das generelle Thema. Ja, das ist es eigentlich auch, aber aber der nicht. Hier ist einer, ich habe die erst rausgeschrieben und dann habe ich die kategorisiert. Und der ist mir durch die Lappen gegangen, deswegen Dieses Spiel ist Betrug. So konnte Henning das natürlich nicht wissen, weil er alle 250 besten Filme der Welt kennt. Ich hatte Mad Max im Kopf, aber ich dachte, wenn, dann müsstest du über Fury Road reden, weil der ist gut genug, um in den 250 zu sein, aber nicht. Ja, das stimmt. Fucking Thunderdome. Das ist so komisch, weil ich dachte auch immer, du seist so ein Filmkonnoisseur und du bist der Einzige, der noch 0 Punkte hat. Na, einen halben Punkt hat er. Ich bin halt zu gut für dieses Quiz. So, aber dafür bist du jetzt gleich nochmal dran, Henning. Ja, gut. Weil Tim und Roger wieder waren zwischendrin. Und jetzt kommt der Letzte, der auch noch zu der Kategorie Best Top 250 gehört und danach kommt eine neue Kategorie. Das heißt auch noch. Ja, das heißt auch. Der vorher gar nicht dabei. Zum vorherigen. Ja, das ist, ich bin ja auch nicht der nette Showmaster. Ich bin so ein bisschen eher so ein Werner Schulze Erdel, der auch. Der einfach kommt und keinen Bock hat. Richtig, schön besoffen ist und dann einfach mal. Oh, aber Familienduell war schon die beste Show, wenn man früher aus der Schule nach Hause gekommen ist und dann gab es Familienduell, das war immer gut. Also bei mir kam das immer nur, wenn ich auf krank gemacht habe. Weil als ich aus der Schule kam, da war das immer schon vorbei. Ja, deswegen sage ich ja früher aus der Schule. Ach so, ich dachte früher aus der Schule, sondern nur nicht früher am Tag aus der Schule. Ja, das stimmt. Ach, schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Weil ich klopfe manchmal immer noch Leuten auf die Schultern und wenn sie Kopfhörer aufhaben. Ruckzuck. Das war auch schön. Ja. Okay, Henning. Ja. Der Science-Fiction und Horror if... Nee, Entschuldigung. Der seine Science-Fiction- und Horror-Effekte perfekt setzende Film hat nur noch wenig mit seinem berühmten Vorgänger zu tun. Er wurde in erster Linie ein Ausstellungsstück für die verblüffenden Möglichkeiten der Trick- und Spezialtechniken des modernen Hollywood-Kinos. Doch angesichts der damit produzierten Ekelszenen, Blutorgien und Leichensezierereien mag man solche Trickkunst kaum mehr würdigen. Der Regisseur begnügt sich mit Sensationen, innere Spannung und ironische Brechungen kommen viel zu kurz. Oh, das ist. Das könnte wieder jeder zweite Film sein, habe ich das Gefühl. Sezierung. Ja, wenig mit seinem berühmten Vorgänger von 1951 zu tun. Mhm. Und Ekelszenen, Blutorgien und Leichensezierereien. Leichensezierereien. Das hört sich an wie aus so einem Traum, den der wollte. Genau. Okay, also ich verweigere hier eine Antwort zu geben. Okay, dann ist jetzt Tim wieder dran. Der Vorgänger von 1951? Also ich finde nicht, dass der so berühmt ist. Weiß ich nicht. Okay, dann ist Roger wieder dran. Kann ich nochmal den Text hören? Nein. Den ganzen? Ja. Der seine Science-Fiction- und Horror-Effekte perfekt setzende Film hat nur noch wenig mit seinem berühmten Vorgänger zu tun. Er wurde in erster Linie ein Ausstellungsstück für die verblüffenden Möglichkeiten der Trick- und Spezialtechniken des modernen Hollywood-Kinos. Doch angesichts der damit produzierten Ekelszenen, Blutorgien und Leichensezierereien mag man solche Trickkunst kaum noch würdigen. Der Regisseur begnügt sich mit der Sensation, innere Spannung und ironische Brechung kommen zu kurz. Eins von zweien ist es, aber ich weiß nicht welches. Ist es, wie heißt das denn? Body Snatchers? Nein, okay, jetzt gehen wir in die Tipprunde. Ich gebe noch den Tipp, dass der Film auch nochmal ein Remake in den letzten 7 Jahren erhalten hat. Okay. Oh, the thing. Damit hast du deinen ersten Punkt, Henning. Du warst auch dran. Gut, dann geht's, weil wir schon da sind, nochmal mit einer kleinen Grusel- und Horror-Bonus-Runde weiter, aber nur ein Film. Also die Kategorie Grusel und Horror ist jetzt nicht mehr Top 250 Filme. Henning? Ich bin noch gar nicht dran. Du bist nicht dran, ich sag dir das nur nochmal extra. Wir wollen erst mal das nochmal sagen, Henning. Ja, und das ist jetzt... Ach komm. Also für Tim, das ist auch nicht einfach. Ein als Kultfilm ausgegebener, unappetitlicher Horrorfilm, der sich von ähnlichen Produkten überwiegend nur durch die Häufung vordergründiger, ekelerregender Schockszenen unterscheidet. Er fußt auf dem fatalen Irrtum, dass eine möglichst naturalistische Darstellung grauenhafter Szenen bereits Grusel hervorruft. Ah, okay, das ist so das ist die Definition vom Horrorgenre. Saw? Nein. Dann Roger. Hostel. Nein. Okay. Dann Henning. Wie war das jetzt Top 250 oder nicht? Nicht mehr. Ja, dann ist es sowieso schwieriger nochmal. Cannibal Holocaust. Auch nicht. Okay, aber gut, das ist wirklich, ich gebe zu, relativ schwierig. Deswegen gebe ich einen Tipp. Und zwar ist der Tipp, ich hab bei den anderen einen hingeschrieben, aber hier bei dem nicht. Hier wird der live ausgedachte Tipp. Ich gebe den Tipp, es gibt auch einen zweiten Teil. Wow. Und der zweite Teil. Wow. Ja, für den zweiten Teil habe ich auch die Kritik hier gerade zufällig und die kann ich ja vorlesen. Ja, danke. Danke. Jetzt weiß ich es. Also. Jetzt ist Henning dran, oder? Nee, Tim. Tim ist dran. Nee, ich bin dran. Ja, die Kritik für den zweiten Teil ist, die handwerklich routinierte Anhäufung von drastischen Szenen des Horrorfilms, einer Vielzahl von einschlägigen Zitaten und Anflügen makaberen Humors, kostet Zuschauerängste genüsslich aus und spielt nekrophil und suffisant mit Unappetitlichkeiten und Schreckmomenten. Jetzt weiß ich's. Ja? Ich auch. Ich nicht. Ich auch nicht. Scream. Nein, Roger weiß es auch nicht. Nee. Was denkst du, Henning? Evil Dead. Richtig, Tanz der Teufel. Das habe ich mir fast auch gedacht. Das zweite Tanz der Teufel 2, jetzt wird noch mehr getanzt. Ich wusste gar nicht, dass der so heißt. Ich hätte es sagen sollen. Ich habe es mir auch gedacht, aber ich dachte, das ist doof. So passt eigentlich nicht so genau. Also die ist zumindest Review vom ersten Teil, oder? Ja, genau, die erste war vom ersten Teil. Da ist ja noch der ernste und dann der zweite ist der lustige. Dann ist es der dann auch den sogar das ironische Brechung. Den sogar mit der ironischen Brechung kann auch sich das Lexikon des internationalen Films dahinter stellen. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie, Literaturverfilmungen. Oh Gott. Der Hobbit 1 bis 3. Ja, eigentlich sind es beides Comic-Verfilmungen. Ich habe das nur so genannt. Literatur, ne? You know. Im weitesten Sinne. Und die erste finde ich besonders gut, weil das ist wirklich so, das kann jeder Comic-Film sein. Und wer ist dran? Tim. Für Tim. Unterhaltsame Comic-Verfilmung, die den Akzent weniger auf Schauwerte als auf die Entwicklung des jungen Helden legt, der lernen muss, die Verantwortung eines erwachsenen Mannes zu tragen. Der dramatische Zusammenhang des thematischen Kerns wird jedoch immer wieder durch Action-Szenen gestört, die den Erzählfluss eher hemmen als fördern. Eine doofe Kritik. Stand da eines jungen oder eines jungen Menschen? Des jungen Helden. Des jungen Helden. Der lernen muss, die Verantwortung eines erwachsenen Mannes zu tragen. Das ist echt so. Okay, es kann theoretisch. Fast jeder Comic. Okay, es ist nicht Vicky und die starken Männer. Nee. Der, die Spannung steigt in so einem Metal. Ja, wir müssen auf jeden Fall Musik hinterlegen. Es Spider-Man. Richtig. Das habe ich auch gedacht, wow. Aber das ist wow. So blöd. Ich hätte noch gesagt, das Phantom mit Billy Zane. Nee, ich wollte es nicht. Ich wollte nicht zu obskure Filme nehmen, aber ich dachte, ich bleibe dann bei Sam Raimi. Ja, das ist das thematische Muster jetzt. Ja, und jetzt für Roger. Der infantile Film nimmt, nicht ohne Überraschungseffekte und eine Spur gelegentlicher Ironie, das Motiv einer alten TV-Serie wieder auf. Das Motiv, und das ist ein Comic. Ja, es geht immer noch um Literaturverfilmung, aka Superheldenfilme. Also ein Superheldenfilm, der mal eine TV-Serie war und der infantil ist. Und eine Spur gelegentlicher Ironie. Spur gelegentlicher Ironie. Verzeichnet. Ich weiß es nicht, ich muss passen. Okay, dann kommt jetzt Henning. Was soll das denn sein? Ich weiß es nicht. Okay. Keine Ahnung, egal. Tim, deine. Batman und Robin. Nein, leider nicht. Dann gibt es ein Tipp, genau das. Und der Tipp ist jetzt ab jetzt immer eine Kurzzusammenfassung des Plots. Und zwar ist, die Helden kämpfen gegen vier nach der Weltherrschaft strebende Gangster, die mit Hilfe von Strahlen Menschen in Pulver verwandeln können. Und was? Dann wären wir wieder bei Roger. Die Glücksbärschis. Ah, ja, wirklich. Ich weiß es. Okay. Vielleicht. Warte, jetzt lass mich mal überlegen. In Pulver verwandeln? Vier? Nee, weiß ich nicht. Kenn ich okay, nicht. Dann, dann Henning, ja? Ich weiß es auch nicht, aber wenn es gleich gesagt wird, dann kommt der Aha-Effekt. Wieder Tim hat ja schon die Antworten gewusst. Ja, Tim okay. hat wieder... Okay, also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es gibt zumindest einen Film, der darauf passt, und das ist Batman hält die Welt in Atem. Richtig. Ja, was ich an der so gut fand an der Kritik, ist, dass sie eine Spur gelegentlicher Ironie geschrieben haben. Ja, richtig. Der Film ist total absurd, weil das ist alles gelabelt in diesem Film, weil irgendjemand aus dem Production-Team hatte so einen Labelmaker. Und da steht auch irgendwie so an den Stangen, an denen Batman und Robin runterrutschen, um ihre Verkleidung anzuziehen. Auf der einen Stange ist so ein Label dran für Bruce und der andere, wie auch immer Robin im echten Leben heißt. Dick, glaube ich. Genau, dieser Robin heißt Dick, der damit spielt. Aber das genau. ist echt so. Und das ist halt wirklich, da ist so alles gelabelt und die Gangster, das ist halt irgendwie der Pinguin, der Joker. Die Catwoman und der Riddler. Die Catwoman heißt in der deutschen Synchronisation die heißt Katzenfrau. Katzenfrau oder Katzenlady und der Rätselknacker. Genau, der Rätselknacker. Ja, und das hat umgekehrt so cool, weil richtig. Ich komme zu euren Partys und löse die Rätsel und mache damit ganz viel Zwietracht. Und die haben ihre Basis haben die auf einem U-Boot. Und da hat jeder der vier Superschurken hat so sein eigenes Quartier. Und das ist total absurd. Kann man immer raten, wer jetzt wohl in diesem Quartier wohnt, wo alles voller Katzen ist und das andere Quartier, wo überall so Fragezeichen angeklebt sind und irgendwelche komischen Magiertitel aus dem Magiershop ja, da im Regal stehen. Dazu müssen wir also, Roger fragen, der ist der U-Boot-Experte jetzt. Also ein sehr sehenswerter Film. Ja. Finde ich auch. Das ist ja auch, der ist ja auch berühmt für sein Anti-Hai-Spray. Richtig. Stimmt. Das ist ein Anti-Shark-Repellent-Spray. Mhm. Richtig. Ja, nee, das ist echt sehr, sehr euphemistisch ausgedrückt, diese Kritik. Ja. Okay, das war jetzt Literatur. Und jetzt sind wir bei Auf Lila. Und da ist es Action. Gibt es nicht Anspruch und, oder Erotik? Anspruch, ja, ich habe am Ende noch Videospielverfilmung. Erotik. Und Erotik, ja, das mache ich dann im zweiten Teil, wenn es wieder Filmquiz gibt, im nächsten Podcast. Da können wir dann uns durch alle Black Emmanuel-Filme durcharbeiten. In Space. Auch den Gast glaube ich nicht, leider. Doch. Echt? No way. Gut, also jetzt kommen wir zu Action. Und es wird wieder schwierig, weil das wieder jeder Actionfilm sein kann. Aber Roger ist der Herausforderung gewachsen. Trotz einer Portion Selbstironie und einiger überraschenden Einfälle ein äußerst fragwürdiger Actionfilm, in dem zahllose Menschen unbekümmert abgeschlachtet werden. Oh, das könnte jeder. True Lies. Also ich wollte noch dazu sagen, warte, das habe ich jetzt... Du darfst nochmal antworten. Es sind alles Filme aus den 80ern, glaube ich. Okay, dann True Lies. Der ist nicht aus den 80ern. Nee. Nicht? Ist aus den 90ern? Dann Commando. Okay, richtig. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Das ist auch das Feature von jedem Film. Richtig. Ja. Und das macht es ja eigentlich in Ordnung, aber wenn so viele Menschen abgeschlachtet werden, dann nicht mehr. Wenn am Ende Freddie Mercury mit dem Dampf durchstoßen wird, dann ist das einfach nicht schön. Nee, das ist abschlachtendes Brutalo-Kino, das ich nicht gutheißen kann. Oder was haben die noch zu Terminator 2 geschrieben? Das hatte ich eben ausgelassen. Das ist einer dieser martialischen Tötungs- und Vernichtungsfilme. Aber das, ja, das ist noch bei den 250 Besten gewesen. Da wäre man auch so schwer drauf gekommen, weil das kein Tötungs- und Vernichtungsfilm ist. Gut, wir machen weiter mit Henning. Mhm. Temporeiches Actionkino mit fragwürdiger Propagierung von Männlichkeitswahn, gelegentlichen Anflügen von Komik und seichten Gut-Böse-Ideologien, das gegen Ende in ein pyrotechnisches Spektakel abrutscht. Also ein Actionfilm, da wo am Ende viel explodiert. Ja, toll. Aber temporeich. Ja, und eine fragwürdige Propagierung von Männlichkeitswahn und gelegentlichen Anflügen von Komik. Ich würde das dazu ergänzen und vielen Anflügen von nicht gewollter Komik. Tango und Cash. Korrekt. Yes. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, 80% der Sachen raten wir nur, weil wir ungefähr wissen, welche Filme Henrik mag. Ja, und ich habe auch mir Mühe gegeben, Filme zu nehmen. Die wir gemeinsam gesehen haben. Genau, ich habe mir Mühe gegeben, Filme zu nehmen, die wir auch gemeinsam geguckt haben. Das ist ja voll süß. Ja, ne? Das ist echt goldig, ey. Okay, aber jetzt kommt eine richtig, richtig schwere Frage. Das hätte wahrscheinlich nur Henning knacken können, aber Tim muss ran. Ein primitiver Actionfilm voller selbstzweckhafter Brutalitäten, in dem das beste Argument eine hartgeschlagene Faust ins Gesicht des Gegners ist. Und jetzt muss ich darüber nachdenken, was du für Filme mit Henning geschaut hast. Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob wir den alle zusammen gesehen haben, aber ja, du kannst auch einfach einen Tipp abgeben und dann ist der nächste dran. Und dann gebe ich irgendwann den zweiten Tipp, damit man das dann auch rauskriegen kann. Nee, ich weiß es nicht, aber wir haben auch Henning verloren. Oh nein. Ach, nice. Der kann gar nicht mitraten jetzt. Oh nein, na gut, aber der kommt dann ja wieder, bis er dran ist. Also Roger ist ja dann auch noch und dann gucken wir mal. Oh nein. Toll, jetzt macht Henning einfach so meinen Quiz kaputt. Diesmal ein Quiz, das tatsächlich ein Quiz ist. Ja, eine Aufgabe. Nicht eine Frage, die kein Quiz ist. Aber Henning ist jetzt zumindest wieder im Root-Verzeichnis. Ja. Mhm. Ich habe gerade schon eine E-Mail gekriegt vom Miniatur Wunderland. Ich bin rausgeflogen. Ja, haben wir gemerkt. Bist du wieder da? Jetzt bist du wieder dabei. Er ist wieder rausgeflogen. Nein. Scheiße. Ah, ich habe ihn halt gekickt. Hast du ihn gekickt? Nee. Kickt sich selbst, dann kickt Ingott. Oh nein. Ist der Tim wenigstens noch da oder ist er einfach nur... Ja, ich bin da. Ich bin wieder da. Ja, irgendwie habe ich ein Internetproblem. Bin wieder hier. Okay, wir haben gerade überlegt, dass wir das Quiz ein bisschen abkürzen. War die Antwort Roadhouse? Wir sind noch nicht so weit, aber die Antwort ist Roadhouse. Yay! Okay, du kriegst 2 Punkte, damit es spannend bleibt. Da finde ich übrigens gut, ich wollte eigentlich noch den Tipp geben. Der Tipp ist nämlich, das wusste ich gar nicht mehr bei Roadhouse. Es wird jemand der Kehlkopf rausgerichtet. Ja. Ein Philosophieabsolvent der New Yorker Universität muss sich in einem üblen Nachtclub in einer Kleinstadt in Missouri als Rausschmeißer betätigen. Ich wusste nicht mehr diesen wichtigen Plotpoint, dass er Philosophieabsolvent ist. Er hat einen Abschluss in Philosophie. Cool. Ah, okay, also ich mache jetzt noch einen Sportfilm. Dann machen wir 2 Videospielfilme und dann kommt die letzte Kategorie. Okay, der erste ist Doom, der zweite ist... Ja, die nehme ich jetzt raus, Henning. Gut, jetzt ist Tim dran. Sportlerfilm, der eine statische, wenig reizvolle Sportart mit allen Mitteln zu ästhetisieren versucht. Der sentimentale Vater-Sohn-Konflikt und der Kraftmeierei unterordnet, müsste es eigentlich heißen. Und die Leistungsgesellschaft wird idealisiert. Mr. Baseball, sagst du? Ich habe schon Mr. Baseball gesagt. Okay. Ja. Da gibt es gar keinen Vater so. Eine wenig reizvolle Sportart mit allen Mitteln zu ästhetisieren versucht, kann aber schon stimmen, oder? Es kann schon, muss Baseball sein. Okay, Roger. Rocky. Okay, Henning. Das ist ein Konflikt. Das wird nicht mal eines Kommentars gewürdigt. Wenig reizvoll ästhetisch. Das ist mal ja nicht Boxen. Keine Ahnung. Okay. Real Steel. Also. Und der Tipp. Jetzt kommt der Tipp, da ist wieder Tim dran, der weiß es dann sicherlich auch gleich. Der kleine Inhaltsexzerpt. Mit dem Titel des Weltmeisters im Armdrücken gewinnt ein Fernsehen auch die Liebe seines 12-jährigen Sohnes. Oh nein, Tim. Dammit. Weißt du nicht, welcher Film das ist? Oh, nee. Nein. Okay. Oh, nein. Ja, ich krieg einen Punkt. Ja, Over the Top. Under the Radar, was Over the Top. Stimmt. Der blöde Film. Ah. Es gibt auch nur einen einzigen Film übers Arm drücken. Das ist so wie, in diesem Film geht es um Murderball. Welcher Film ist es? Richtig. Okay, gut, jetzt die zwei versprochenen Videospielfragen. Der erste ist für Henning. Auf einem beliebten Computerspiel basierendes naives Endzeitabenteuer, durch dessen hektische Inszenierung alle Spannung verloren geht und keine Figur Kontur gewinnt. Und jetzt noch das extra dazu, was da steht, der letzte Satz steht, der mich wundert. Ein Blade Runner für ein junges Publikum. Was? Das hat mich jetzt völlig aus der Bahn geworfen. Ja. War das Original Blade Runner eher für so ältere Herrschaften, oder? Das erste klingt halt wie Resident Evil. Ja, ich dachte auch Resident Evil. Und dann kommt ein Blade Runner für ein junges Publikum. What? Was gab's denn dann noch? Videospielverfilmung. Wing Commander. Okay, dann ist Tim dran. Freddy Prinz Junior. Hattest du eine Idee, Tim? Nee. Okay, ist auch schwer. Dann Roger. Mortal Kombat. Ja, das sind auch alles Videospielverfilmungen. Okay, jetzt gebe ich für Henning, kommt jetzt der erste, also der Tipp wieder, die Tipprunde. Ja. Zwei Klempnerbrüder aus New York geraten. Weil Was? Ernsthaft? Eine junge Frau zu retten. Wie Blade Runner für einen Jungen. Das sollte man hinten auf die DVD schreiben. Ja. Das wäre ein Blade Runner für ein junges Publikum. Für internationales Lexikon. Kannst du es lösen, Henning? Jetzt bist du noch da? Henning? Na, auch wenn er nicht da ist, er hat es trotzdem gelöst. Okay. Ja, dann kriegt Henning einen Punkt. Okay. Dann, ja, jetzt muss ich mir ein gutes überlegen. Doom geht ja nicht mehr. Moralkompott. Dann gibt's das hier. Das finde ich gut. Tipp für Tim. Ein eindimensionaler, ins Groteske überzeichneter Actionfilm mit vorhersehbarer Handlung, der Gewalt mit scheinheiliger Legitimation zu begründen versucht. Aus schablonenhaften Versatzstückungen aus Horror, Action und Kriegsfilmen zusammengesetzt. Ich bin gerade wieder rausgeflogen. Ja, wir haben dir einen Punkt gegeben. Fürs fürs rausfliegen. Nee. Mario. Super Mario. Das wusstest du sicherlich. Bros. Blade Runner Junior auch. Bekannt als in Deutschland. Blade Runner Babies. Blade Runner Babies. Gut. Soll ich nochmal vorlesen, Tim? Ja, bitte. Ein eindimensionaler, ins Groteske überzeichneter Actionfilm mit vorhersehbarer Handlung, die Gewalt mit scheinheiliger Legitimation zu begründen versucht, aus schablonenhaften Versatzstücken aus Horror, Action und Kriegsfilmen zusammengesetzt. Da ist ja nicht mal eine ironische Brechung drin. Nee. Also. Nee, weiß ich nicht. Okay, ist auch schwer. Dann Roger. Mortal Kombat. Fast. Jetzt der Henning. Ja, Doom the Game the Movie. Nein, das haben wir ja schon gesagt, dass wir das nicht machen. Okay, jetzt kommt dann der Tipp. Film über den Kampf einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen gegen einen sadistischen Diktator in einem südostasiatischen Fantasiestaat. Hä? Ist der Tipp. Ich glaube, ich muss den Film mal wieder gucken. Hä? Das ist eine Videospielverfilmung. Korrekt. Tropico the Movie. Okay, weiß das jemand von euch dreien? Nee. Also ich dachte, was ist der Giveaway? Es ist Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Der Kampf einer... Oh, Street Fighter. The Movie. Was? Ja. Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum der aus Horror-Action und Kriegsfilmen zusammengesetzt ist. Das ist wieder sehr schwierig. Ja, Horror-Action, von wegen. Ja, und zu Far Cry The Movie haben die geschrieben, krachledernde Computerspielverfilmung. Das ist ein schönes Wort. Krachledernd. Krachledernd. Mit Udo Kier und Til Schweiger. Ich muss jetzt mal nachladen. Ja, ich habe jetzt keinen einzigen Uwe Boll-Film hier gemacht. Weil Blood Rain war auch ganz schwer. So, jetzt kommt die letzte Kategorie und dann gehen wir alle ins Bett. Wenn ihr noch könnt. Das Bett geht immer. Die ist auch kürzer. Die ist eine Frage, wo jeder einen eigenen Tipp abgeben darf. Die Kategorie heißt Der rasende Teufel oder Filme, in denen manchmal Dwayne The Rock Johnson mitspielt. Und die Frage, wie ist die jetzt? Sagen wir mal, es geht natürlich um Fast and Furious, das habt ihr schon gemerkt. Die Frage ist, ordnet die folgenden vier kerosingetränkten Kritikexzerpte in die, der entsprechenden Teile der Highspeed-Serie zu. So, Highspeed-Serie steht hier auf meiner DVD-Box. Sekaiichi Ka Action Movie. Also, ich habe vier Exzerpte und ihr müsst sagen, zu welchem Fast and Furious Film die jeweils gehören und jeder darf seinen eigenen Tipp abgeben. Ja. Okay, die erste Kritik ist brachialer Serien-Action-Film mit simplen Dialogen, rasanten Schnitten und Anleihen bei einschlägigen Computerrennspielen, bei dem sich alles um Geschwindigkeit, Sex und Karambolagen dreht. In seiner wortkargen Gradlinigkeit ist der Film ebenso konsequent wie überraschend unterhaltsam. Zwei. Also. Wie ist das? Hören wir erst alle Kritiken? Ich würde sagen, wir hören alle. Also ich lese alle und dann könnt ihr das euch entscheiden, dann mache ich Tipps. Okay. Die zweite ist technisch aufwendig und kostspielig inszeniertes Exploitation-Kino vergangener Jahrzehnte, in dessen Mittelpunkt frisierte Mittelklasse-Autos stehen, denen mehr Interesse entgegengebracht wird als Charakterzeichnung der menschlichen Akteure. Wow. So, dann haben wir noch einen aberwitzigen Actionfilm, der sich nicht um die Gesetze der Schwerkraft schert, seine akrobatischen Kämpfe aber größtenteils unblutig auf die Leinwand band, teils original mit deutschen Untertiteln. Ich weiß nicht, warum die das immer noch dazu schreibt. Und dann noch zu guter Letzt hirnloser Actionfilm mit exaltierten Verfolgungsjagden und Gefechten, der sein Star-Ensemble rasant, aber ironiefrei durch eine dürftige Geschichte jagt. Wobei der einzige Sinn darin besteht, mit Muskeln Pferdestärken und Pferdestärken aufzutrumpfen. Das ist total austauschbar, ey. Also, ist Tokyo Drift ist Teil 4, oder? Nee, das ist der dritte. Aber der. Ja. Tokyo Drift ist Teil 3. Richtig. Okay, welcher ist denn dann Teil 4? Das ist die Bonusfrage für denjenigen. Derjenige kriegt einen Punkt, der alle sieben deutschen Filmtitel auf die Reihe bekommt und in der richtigen Reihenfolge also, aufzählen kann. Das kriege ich vielleicht hin. Ja, ich glaube auch, du bist der Einzige. Also der mit der Starbesetzung kann schon mal nicht Tokyo Drift sein. Stimmt. Das ist nämlich, der bekannteste Schauspieler bei Tokyo Drift ist die Sailor Mars bei der Sailor Moon Realserie gespielt hat. Und natürlich Vin Diesel in der After-Credits-Scene. Und dann sagt man, wow, es ist Vin Diesel, er ist für eine Sekunde aufs Set gekommen. Ja, jetzt ist die Serie endlich wieder right back on track. Also ich würde mal sagen, also, der erste war wortkarg, gradlinig, konsequent und überraschend unterhaltsam. Der zweite war Exploitation-Kinos der vergangenen Jahrzehnte wird aufgegriffen, frisierte Mittelklasse-Autos stehen im Mittelpunkt. Der dritte war aberwitziger Actionfilm, der die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzt und größtenteils unblutig ist. Und der vierte ist hirnloser Actionfilm mit exaltierten Verfolgungsjagden, Star-Ensemble, rasant, aber ironiefrei, dürftige Geschichte. Würde ich sagen. 2, 1, 4, 3. Bei 3 bin ich mir relativ sicher. Das ist meine Reihenfolge. Es sind alle sieben Filme, die Möglichkeit, ne? Okay, dann gebe ich auf. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass 3, also der dritte Film, wie du gesagt hast, ist Teil 5. Das klingt so danach. Aber ansonsten... Aber Star Ensemble, das ist dann bestimmt Teil 5, ja. Das müssen, oder 6. Also du sagst, dass die letzte Kritik Teil 5 ist, Roger, und Henning sagt, dass die dritte Teil 5 ist. Ja, das ist okay. so viel. Also ich glaube, die zweite Kritik ist Teil 1. Das glaube ich auch. Ja, das klingt auch nach Teil 1. Das ist so, das klingt so nach dem ersten Teil. Okay, dann... Ja, also ich weiß nicht, wir müssen das auch nicht. Also ich kann es auch auflösen, wenn es euch zu schwierig ist oder zu blöd. Weil das dauert, wird, glaube ich, sonst. Es ist ja schon schwierig, ja. Also, das erste, mit der wortkarge Gradlinige Film, der unterhaltsam ist, überraschenderweise, ist Fast and Furious, neues Modell Originalteile. Also der vierte, oder? Also Teil 4. Ja, genau. der Film mit dem besten deutschen Titel. Doch, aber tatsächlich der beste deutsche Titel. Richtig. Die zweite Kritik mit dem Mittelklasse-Autos und dem Exploitation-Kino ist, wie Tim richtig gesagt hat, The Fast and the Furious, und wie er dann alle auch gesagt hat, das stimmt. Ja. Der aberwitzige Actionfilm, unblutig und akrobatische Kämpfe und keine Gesetze der Schwerkraft, ist der sechste. Ja, okay. Und der schlechte, doofe Film ist der fünfte, den alle am besten finden. Der hirnlose Actionfilm. Das ist total willkürlich. Wie kann man denn sechs besser finden als fünf? Das ist so... Das ergibt keinen Sinn. Ja, das ist der Aufreger der Woche auch, oder? Die sind nicht konsequent. Nee, überhaupt nicht. Als ob es mehrere Autoren gegeben hätte. Als ob der einen Schnaps getrunken hätte. In diesem Werk. Ja. Nee, aber das kann nicht sein, weil die Worte sind immer so schön, das ist immer schön gleich geschrieben. Ich hoffe, das schreibt wirklich einer. Ja. Okay, gut, das war jetzt ein langes Quiz. Wollt ihr das Sieger-Ranking wissen? Nein. Ja. Gewonnen hat natürlich Roger mit 9 Punkten. Roger gewinnt immer. Zweiter Platz nach einer Aufholjagd des Henning. Nennt mich auch die Bank. Mit 8 Punkten. Und Tim nach einem sehr vielversprechenden Start hat leider das Schlusslicht diesmal gebildet mit 6 Punkten. Ja, tut mir leid. So kann es kommen. Und damit sind wir alle ganz traurig. Ja. Zum Ende des Podcasts. Sind wir denn traurig genug, um noch einmal zu träumen? Ich hoffe, wir können uns fröhlich träumen. Gut, dann wollen wir uns einmal fröhlich träumen. Ich war ein Krieger, der ständig vom Tod bedroht war, und der Tod fand mich auch ständig aufs Neue. Ich kann mich nicht mehr gut an diesen Abschnitt erinnern, der an uralte Computerspieltitel erinnert. Ich weiß nur noch, dass ich mit einer List diesem Prozess entrinnen konnte. Ich wachte in einer anderen Welt auf. Die vorige Welt war ein Gefängnis und eine Falle, die mir gestellt wurde. Ich zog meinen Kopf aus einem Verlies, das mich träumen gelassen hatte. Ich war nun auf einem Turm und ließ mich selbst an Ketten heruntergleiten. Ich sagte mir noch, sei vorsichtig. Dann merkte ich, dass dieser Turm nahezu endlos war, aber die Ketten reichten völlig aus, um mich an dieser kleinen Unendlichkeit herabzulassen. Das letzte Stück war ich unvorsichtig und fiel ein kleines Stück, aber alles war gut. Na dann. Ja, gut, alles gut. Ich wollte nun meine Heimat erreichen, allerdings verstärkte mir ein Dubel den Weg. Er prahlte, dass er nun an meiner Stelle zu meiner Prinzessin reisen wird und mit ihr schmutzige Dinge anstellen will. Er war ein Riese und muskulös, so wie ich auch im Traum. Ein Barbarenkönig. Es gab eine Tür, durch die er zur Prinzessin reisen wollte. Er wollte sie öffnen, doch sie blieb versperrt. Ich zückte einen Schlüssel und sagte, du kannst ihn haben. Mein Dubel war verzückt. Dann gingen wir über Brücken zur Prinzessin. Es erschien eine Überschrift, was nicht passierte. Der Twist. Man sah uns beide über jeweils eine eigene Brücke laufen, zur Prinzessin in ihrem Gemach. Allerdings war das Barbarenvolk bereits auf solche Tricks vorbereitet. So erreichte nur ich die Prinzessin. Das stolze Barbarenvolk war ständigen Angriffen von Firmen ausgesetzt, die Spezialisten der Gehirnwäsche waren. In der Realität tarnten sie ihre Firmen aber mit leicht durchschaubaren Namen und Slogans. Ich sah, was mit den entführten Barbaren passierte. Sie wurden Programmen ausgesetzt, wo sie albtraumhafte neue Leben durchlebten. So wurde ein Barbar ein AfD-Politiker, der mit seinem Antisemitismus Schlagzeilen machte. Aber das Barbarenvolk war mächtig und stolz und feierte jeden Sieg über solche Fallen. Ich erklärte meiner Prinzessin auf einer Ansprache, dass ich 30 Jahre alt wurde und ein ganzes Leben gelebt hatte. Da erkannte ich plötzlich viele Leute aus diesem Leben. Sie waren noch Gefangene, aber ich grüßte sie alle herzlich, so wie meine Junkie-Ex-Freundin. Ja. Im echten Leben ist sie die Partnerin eines anderen. Sie waren von nun an frei. Ja. Ich wurde richtig heiß und wollte Sex haben mit der Prinzessin sowie meiner Ex-Freundin. Im nächsten Moment überhäufte ich meine Ex-Freundin mit Geschenken sowie Zauberschwerter. Sie war von nun an eine Königin über ihr eigenes freies Volk. Sie gab allerdings keine Ruhe und ich sagte, ich bin hier jederzeit willkommen und kann haben, was ich brauche. Das ärgerte mich, aber ich sagte dazu nichts. Da erinnerte ich mich an mein Double. Es war in Wirklichkeit ebenfalls eine träumende Person, die vorher eine andere Identität hatte. Vielmehr ein verzaubertes Tier, ein schwarzes, borstiges Schwein oder ähnliches. Er war nun irgendwelchem Horror ausgesetzt. Die Perspektive wechselte und das Double war ich. Der Barbar beschloss, die arme Seele zu befreien. Das Ende. Wow. Wow. Das ist einer der besten. Also ich muss sagen, ich hatte die Handlung von Das siebente Siegel ein bisschen anders in Erinnerung. Aber diese neue Version gefällt mir auch ganz gut. Das schreit nach einem Remake. Und Becker ist sicherlich ganz, ganz traurig, dass sie jetzt nicht zum Interpretieren hier anwesend ist. Leider. So wie auch wir traurig sind, dass Becker nicht anwesend ist. Ja, das muss man immer wieder mal sagen. Damit die Leute glauben, dass es stimmt. Damit wir die Illusion perfekt halten. Das ist das, mit glaubhaften Slogans. Ist das nicht alles, was wir tun können? Ist das nicht das, was uns ausmacht? Ich denke, das ist das, was die Leute wollen. Liked uns bei Facebook, bei Instagram. Tasties! Achso, ja, ich hab tatsächlich ein gutes Tasty. Mein Tasty ist Star Trek The Next Generation Blu-ray 1 bis alle. Weil der große Vorteil gegenüber der DVD-Edition ist, dass alle Sprachen drauf sind, alle Synchronisationen inklusive Untertiteln. Das heißt, wer schon immer mal auf Japanisch oder, was ich immer auch sehr empfehlen kann für alle Serien, die spanische Synchronisation, die alles so ein bisschen energischer macht. Dann kann man sich auch eben das auch mal anschauen auf Japanisch oder Spanisch oder Italienisch zum Beispiel. Das ist mein Tasty. Das ist eine sehr gute Idee. Da hast du ja auch mal ein paar Ausschnitte. Die kann man sich auf YouTube mal angucken. Das ist echt lustig. Auch, dass die dann wirklich in Japanischen, also das ist jetzt so ein bisschen Inside Baseball unter uns Japanologen hier wieder oder für alle Japanologen-Hörer, aber die haben ja wirklich dann Worte wie Photon-Torpedo nicht, die nennen das dann nicht Photon-Torpedo oder so, sondern haben sich da echt japanische Wörter aus chinesischen Schriftzeichen für gebildet, die man sich dann als schönes Nerd-Tattoo auch mal stechen lassen könnte. Wenn man nicht so ein offensichtliches, weiß nicht, so ein Starfleet-Abzeichen sich auf die Brust machen möchte, damit man, dann kann man nämlich mit so einem schönen Schriftzeichen-Ding trotzdem ins Freibad gehen und Pommes essen, ohne sich blamieren zu müssen oder wenigstens von allen verlacht zu werden. Und dazu muss ich auch noch eine Sache sagen. Das ist mein Tipp. Es ist absolut verrückt, dass sie in der ersten Folge von Next Generation schon angefangen haben, ihr Pulver zu verschießen. Denn in der ersten Ausgabe gibt es schon Q. In der ersten Folge gibt es schon Q. Dann gibt es schon in der ersten Folge Holodeck. Ja. Und in der ersten Folge gibt es schon, dass die Untertassensektion abgekoppelt wird. Ja. Das wollte ich gerade sagen, dass die Untertassensektion auch noch abgekoppelt wird. Ja. Come out swinging. Ja. Aber in der zweiten Folge geht es dann, darum, dass Tascha auf einem Afrika-Planeten mit der Frau des Häuptlings kämpfen muss. In einem Käfig. Das ist auch so blöd, da haben sie sich nichts Neues überlegt, weil diese Story gab es ja eigentlich auch schon in der alten Serie mit Spock. Ja, man merkt halt, dass da Roddenberry noch gelebt hat, weil die ersten Folgen sind alle ziemlich wie das Original Star Trek. Genau. Und der hat ja auch ziemlich viel versucht, da Einfluss zu nehmen, glaube ich. Ich habe mal letztens irgendwie so eine blöde Doku auf Netflix gesehen, die nicht ganz so gut war. Aber es war ein bisschen interessant, wenigstens, wie die Next Generation gemacht haben. Aber das ist nicht mein Tasty. Es ist nur so, man kann sich das mal angucken, wenn Sonntag ist. Und ich habe auch kein richtiges. Ich habe gerade Inside gespielt, das neue Spiel von den Limbo-Leuten. Und das, also ich finde Limbo besser immer noch. Es hat zwar ein cooles Ende, aber ja. Ja, ich verrate das doch mal für all unsere Hörer. Ich habe heute schon die Usual Suspects gespoilert. Dafür gibt es sicherlich wieder ein paar Todesdrohungen. Aber also wenn man Limbo mochte, dann, also denen, die Limbo mochten, denen gefällt es sicherlich. Aber ich fand es spielerisch war es ein bisschen, also ich musste nie, bin nie irgendwo hängen geblieben oder so. Die Rätsel fand ich nicht so gut. Ein bisschen schade. Hat mir ein bisschen mehr davon versprochen. Also kein richtiges Tasty. Wie schnell kriegt man da die Trophies? Also wahrscheinlich auch ganz schnell. Also ich habe aber nur 2 Trophies bekommen beim ersten Mal durchspielen. Aber machst noch Platin, oder? Spielst du alles durch? Also ehrlich gesagt habe ich nur Steam Achievements bekommen und so komische Karten, die ich dann wieder auf meinem Shady Marketplace verkaufen kann. weil das gibt es noch gar nicht für die PlayStation, sondern nur für Computer und Xbox 1. Das finde ich richtig scheiße. Ja. Weil ich kann es nicht spielen. Genau. Aber du kannst ja mal vorbeikommen, dann kannst du es hier spielen. Deswegen habe ich mir aus Protest Firewatch gekauft. Oh. Ja, auch ja. Sehr gut. Das mit dem Dicken aus Mad Men. Das ist ganz interessant. Ja, nee, das hat mir fast besser gefallen als Inside. Ja, das Ende war doof. Na. Aber mein Tasty für dieses Mal ist natürlich die Fußball-Europameisterschaft. Was haben wir gelacht? Was haben wir geweint? Die Emotionen. Diese Wahnsinnsmeisterschaft. Echt. Also. Diese Isländer. Ach, war das schön. Wales ist auch ziemlich weit gekommen. Die irischen Fans, Daumen hoch. Ja, super. Die waren so nett. Ihr wart klasse. Die haben immer mitgeholfen. Und diese Gastfreundlichkeit. Also, das muss man auch sagen. Aber am besten waren doch die Holländer. Richtig, die Holländer. Und dann noch zwei. Die sind in Deutschland-Trikots gekommen und haben die Deutschen mit angefeuert. Das habe ich gesehen auf dem ZDF. Das war echt total nett. Und die Iren haben immer, wenn irgendwo ein Kind hingekackt hat, das weggeräumt. Das ist da so Usus. Und danke nochmal an England, dass ihr direkt nach dem Brexit ausgeschieden seid. Da wird sich auch kein Journalist in Deutschland an einem Tag mal anstrengen musste. Das war sehr schön. Also ein hochemotionales Ereignis. Wie gesagt, ich muss mich immer noch erholen. Ich brauche jetzt erstmal für ungefähr 2 Jahre kein großes Fußballturnier. Obwohl, bei der Olympiade spielen wir ja auch mit, oder? Ja, bei den Olympischen Spielen. Okay, Mr. Branding. Bei den IOC Olympischen Spielen 2018. Slash Humoralpart oder wie? Na. Herr Braun, Olympiade ist doch die Bezeichnung für die 4 Jahre zwischen 2 Olympischen Spielen. Gesponsert von McDonald's. Die Frage ist, darf Mario Götze dann auch spielen? Ja, und was ist denn mit Klose? Ja. Wir sollen die Tore schießen, der muss wieder aus dem Ruhestand zurück. Was soll das Müller machen oder was? Okay, also mein Tasty ist, also wenn diese Folge hier veröffentlicht ist, das Fußballturnier bei den Olympischen Spielen in Rio. Was war das für ein Haufen Emotionen? Was haben wir gelacht, was haben wir geweint? Wir haben geschwitzt, wir haben Tränen gegessen, wir haben alles gemacht. Ja. Und die Isländer. Ja, der Hattrick von Emre Can. Die Vuvuzela waren wie immer laut. Ja. Es war schön. Ja. Genau wie dieser Podcast hier. Aber alles, was schön ist, muss ja mal enden. Genau. Danke, dass du es für mich sagst. Oh, ich hör so ganz leise im Hintergrund das David Guetta-Lied. Ach nein. Gott. Ach Gott. Dann Guetta out of here. Ja. Oh, fast. Ja, ich weiß ja nicht, ob du meinen Anti-Musik-Rant rausschneidest, aber. Nö, ich glaube nicht. Ja, wir werden es sehen. Und liked uns hier bei Facebook, bei Twitter sind wir Barashabi, Lady Gaga, Serial, hier Slim Shady und Ice 50 Cube. Wir sehen uns wieder in der nächsten Dimension. Wir machen das so gut. Hä? Natürlich habe ich gedrückt. 3, 2, 1 und dann. Ja. Das habt ihr nicht gedrückt. Ja, aber warum hast du das still gemacht? Du kannst es einfach aussprechen. Ja, damit ja, nicht auf der Profis, Aufnahme ist ein. So. Komplett unnötig. Ja, Henrik, du musst mit Profis du musst die Scheiße hier zusammenschneiden. Das weißt du ja.